Jeder Wanderer, willkommen zur 41. Episode des Greifenlau Podcasts, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute mit Florian Anderl und Greifenklaue. Beim Podcast, auf den auch Chuck Norris stolz wäre. Oh ja, wir gratulierten herzlich zum 70. Geburtstag. 75. Sehr gut. Nicht Chuck Norris feiert seinen Geburtstag, sondern Geburtstag feiert ihn. Ja. Ja, wir machen aber kein Chuck Norris Special, sondern es gibt aufs Auge. Richtig. Wir beschäftigen uns mit dem Karneval-Thema aufs Auge, also Visualisierung von Rollenspiel und mehr. Und haben uns mal die ersten vier Punkte vorgeknöpft oder knöpfen uns gleich die ersten vier Punkte vor. Genau. Los geht's mit Illustrationen in Publikationen. Wir haben als Themeneingrenzung ja. Von der Seite abgeschrieben, sozusagen habe ich das Pro und Contra bezüglich Schwarz-Weiß gegen Farbe, Lob oder Abgesang auf bestimmte Künstler, Rollenspiellinien, von der Macht der Bilder im Produkt, haben die Spieler was von der Illus. Gehen wir es mal durch. Richtig. Ja, erstmal Pro, Contra, Schwarz-Weiß gegen Farbe. Ist mir komplett buggy. Schlecht wird es nur, wenn es innerhalb einer Publikation wechselt. Ja, obwohl so. Das gab es früher oft, diese Farbtafeln, dass halt das Rollenspielprodukt selber schwarz-weiß war, da drin aber enthalten Farbtafeln hatte. Weil denn der Druck günstig ist. Also du hast recht, heutzutage würde das eher ungewohnt aussehen, weil alles voll Farbe ist. Richtig. Oder voll schwarz-weiß. Ja, voll also schwarz-weiß. Naja, in den Zeiten von FFG Vollfarbpublikationen, wo, wenn ich die zu Hause auf meinem Drucker rausschießen würde. Ja, also der Dropcast, um mal einen Mit-Podcaster zu erwähnen, hat ja so schön gesagt, dass sich seit D&D 3 quasi das Qualitätsniveau nochmal gewaltig nach oben geschoben hat. Das kann man, glaube ich, auch etwa so sagen. Also da würde ich ihn auch auf jeden Fall recht geben. Und seitdem hast du halt ganz viele Sachen ganz toll aussehen in Vollfarbe. Oder um genau zu sein, was heißt ganz toll aussehen? Also man darf ja auch immer noch das schlecht finden. Ist auch erlaubt. Also jedenfalls, dass es hochwertig produziert wird. Aber es gibt auch noch tolle Sachen in Schwarz-Weiß. Also zum Beispiel diese DCC-Sachen, die kommen natürlich in Schwarz-Weiß als Oldschool viel besser rüber, als werden jetzt hochfarbig gepusht. Ja. Also ich habe Publikationen in Schwarz-Weiß mit Schwarz-Weiß-Bildern, fand ich nicht schlecht. Ich meine, das war ja lange Zeit der Standard von DSA. Und da gab es schicke schwarz-weiße Bilder und es gab schreckliche schwarz-weiß Bilder. Es gibt Änderungen. Ja, nee. Und jetzt hier das Porno-Abenteuer hat ja auch nur schwarz-weiß Illustrationen. Außer dem Cover. Und die sind auch von schlechten Eltern. Ja, wobei das Interessanteste an dem Abenteuer ist ja, dass es eine Bildverweisliste gibt mit quasi sämtlichen sexistischen Bildern in DSA-Publikationen. Und da gibt es einige. Ja, aber die aber leider nicht abgedruckt sind. Aber gut, da der DSA, mancher DSA-Spieler eine ausführliche Sammlung hatte, kommt man trotzdem im Genuss von eben diesen. Richtig. Ja, zu DSA kann ich einfach noch eine nette Anekdote erzählen. Als ich nämlich bei Pathfinder war, war Mario Truitt ja quasi unser Leiter. Ja. Und auf der RPC haben wir uns dann auch mal zum großen Redaktstreffen getroffen. Und da hatte ich mal gefragt, wie es eigentlich ist mit DSA und Pathfinder, Illustrationen, ob man sich dann freut, dass sie halt in Farbe kommen. Da hat er halt so aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie, wenn sie das für DSA machen würden, sich das gar nicht leisten könnten. Und dass sie auch einen Versuch gestartet hatten mit Drakensang, diesen Drakensang-Abenteuern, also ja. Nicht dem Computerspiel, sondern... Richtig, es gab auch Abenteuer. Genau. Und die haben sie ja in Vollfarbe gedruckt, um das mal auszuprobieren, ob sich das rechnet. Und jetzt, also genau, hat sich wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber und jetzt... Waren die Drakensang-Abenteuer nicht auch irgendwie mit einem leicht abgeänderten Regelwerk oder was? Ich meine ja, also ich glaube, die haben sich nicht unbedingt deswegen... Die haben sich wahrscheinlich deswegen schlecht verkauft, weil sie vollfarbig waren. Das war so. Also ich meine, die Drakensang-Abenteuer haben halt mehr so in diese ganze Storyline von den Computerspielen also so eingegriffen oder waren so Nebenschauplätze. Ja, was im Prinzip eine geile Idee war. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja quasi Warhammer Computerzocke oder so. Weiß ich auch nicht. Richtig. Genau, also die Idee fand ich nicht schlecht. Aber hat sich wohl nicht so durchgesetzt. Jedenfalls jetzt gibt es ja wieder ein interessantes Illustrationsexperiment bei Ulysses, diesmal von Scorp initiiert. Nämlich, es gibt die DSA-Regelwerke, kannst du unter deine Tasse stellen. Ja. Klirrt das nicht so. Sagt der Mann, der Sitzbänke zerstört. Nein, der Sitzbänke auf Quertorsion testet. Erfolgreich. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei DSA. Neuer Versuch, genau. Earthdawn und DSA kommen jetzt raus als ja verschiedene Versionen und es gibt auch eine Layout-arme Version beziehungsweise eine illustrationsarme Version, die auch deutlich günstiger sein wird. Ich glaube, so geht es 20 Euro. Das hatte ich auch gelesen. Und das ist schon ein interessantes Experiment. Also ich glaube, das dritte Kommentar war mit, wieso ist das Grundwerk so teuer? Shadowrun ist doch nicht so teuer. Bis man dann jeder erklärt hat, Shadowrun hat einen marktersetzenden Preis bei seinem Grundregelwerk verwendet. Ja, angeblich stimmt das auch nicht so. Also, was man hört davon ist natürlich, ist logisch, wenn ich ein Produkt billig mache, was muss ich dann machen? Du bist hier der Wirtschaftsexperte. Naja, wenn ich so billig mache, mache ich mit jedem weiten Verkauf einen Verlust. Aber die Idee ist ja, Marktdurchdringung zu erreichen. Nee, das ist ja, ja, was ich meinte ist, wenn du das billig machst, musst du andererseits viel davon verkaufen. Also je, ja, zum einen das. Genau. Und man muss ja bedenken, die Druckkosten, das auch das hat der Carsten mal netterweise aufgeschlüsselt irgendwann, betragen ja ungefähr nur ein Viertel von so einem Produkt und sie werden ja umso weiter reduziert, desto mehr ich von denen verkaufe, also absolut. Und von daher, also... Ja, aber am Ende ist... Also was hat das Schilderin-Rodeberger gekostet? 15 Euro? 20. Gut, dann haben sie pro Grundregelwerk was? 5 Euro Gewinn gemacht? 6? Lass es nur 3 sein oder lass es nur ein 10 Cent sein. Der Gewinn ist doch dabei, dass sie eben die Marktdurchdringung erreichen. Richtig. Ganz genau, weil welcher Arsch hätte denn sonst Shadowrun 5 gespielt? Das wären doch 3 Leute gewesen. Weil es ist sehr ähnlich zu Shadowrun 4. Richtig. Also ich möchte nicht sagen, es ist unnötig. Es gibt, im Detail gibt es sehr viele Änderungen und es ist sicherlich nützlich. Aber jedenfalls aus Verlagssicht muss ich es natürlich schaffen, erstmal die Leute dazu zu motivieren, das Ding zu kaufen und zu benutzen. Und richtig. Anders hätten sie das auch nicht hingekriegt, glaube ich. Und richtig. Das Interessante ist, sie denken, das war ja durchaus ein Erfolg. Es war ja nicht so, dass das jetzt voll misslungen ist oder so, sondern sie denken nach, die Cthulhu-Redaktion denkt darüber nach, das genauso zu machen. Nein, ich sag ja nicht, dass das falsch ist. Aber bei DSA war es jetzt halt so, wo sie gemerkt haben, hier, sie machen eine normale Version, sie machen eine Deluxe-Version und sie machen halt eine Schwarz-Weiß-Version. Genau. Ja, du darfst auch ruhig sagen, wenn du das falsch findest. Der Dropcast kam zu einem ähnlichen Ergebnis, aber ich wollte nur sagen, man muss das ja von zwei Seiten betrachten. Also aus Sicht des Verlages ist das nicht unbedingt so, dass man da Verluste gemacht hat. Ich meine, die gleiche Idee verfolgst du, wenn du ein Einsteigerset verkaufst. Genau. Zum Beispiel die ganzen Star Wars Einsteigersets, da können sie, also da machen sie minimals dran gewinnen. Da ist quasi eine abgespeckte Regelversion drin, es sind Würfel drin, es sind Packmarker drin. Und diese laufen so irgendwo bei 24 Euro oder so. Ja. So, oder wenn du ein bisschen grob guckst, kriegst du die auch teilweise für 15. Richtig, und das ist Marktdurchdringung. Ja, klar. Also man muss ja seinen Mitbewerbern auch Leute abjagen oder Leute finden, die das spielen. Wenn ich jetzt ein total tolles Produkt habe, das für 50 Euro reinstelle und keiner kauft, dann bringt mir das auch nichts. Oder die 120 Dollar Warhammer 3. Edition Core Box. Genau, da sieht man ja das Problem sehr schön. Also, richtig. Es gibt, so gesehen, haben wir also keine direkten Vor- und Nachteile für Schwarz-Weiß-Farbe, aber es beeinflusst natürlich auch den Preis. Und der wiederum kann durchaus für Einsteigerprodukte natürlich sinnvoll sein, die niedrig zu halten. Richtig. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie das ankommt, aber mit dem, weil manche sagen ja, manche möchten ja Regelwerke, sehen das ja mehr so als Arbeitsanweisung, also fast so wie so ein Beipackzettel eines Rezeptes. Da brauche ich auch nicht viel Grafik drauf. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass Grafik vermittelt mir sofort einen Ersteindruck, von dem ich weiß, welche Stimmung oder was verfolgt dieses Rollenspiel, was will das von mir. Richtig. Und geile Bilder, also bei DCC, da bin ich sofort von weggeflasht. Zum Beispiel, wenn du dieses Magierbild hast, wo 6 Magier drauf sind, also 6-mal derselbe Magier in verschiedenen Altersstufen, da halt erst in seiner Macht aufsteigt deutlich und danach halt sein Körper zerfällt. Da ist dieser Einfluss des Warp. Ja, ganz genau. Der würde auch gut zu Warhammer passen in dem Sinne. Richtig. Genau, also das sind einfach tolle Illustrationen, die auch sofort einem was geben. Also sie können halt einem sofort das Setting ohne Worte klar machen. Es gibt natürlich auch die Fälle, dass es eine Divergenz besteht zwischen Setting und zwischen dem geschriebenen Setting und den Setting-Bildern. Nämlich, wenn du, das ging ja bei Illyrion so, da habe ich irgendwie von den Bildern ein ganz anderes Gefühl, ich glaube ein viel steampunkigeres Gefühl vermittelt bekommen, als das eigentlich relativ gar nicht mal so steampunkige Beschreibung. Oder war das genau umgekehrt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich auch auf die zweite Version gespannt, aber da gab es so eine Diskrepanz halt dazwischen. Mhm. Genau. Ja, verstehe ich. Ja. Ansonsten hast du ja letztes Mal noch eine tolle Geschichte erzählt, nämlich diese Geschichte mit den Western-Titelbildern, Titelbild sehen und ja, dazu die Geschichte schreiben. Das also das ist bei Heftromanen ist es oft so, dass halt entweder es gibt vorher das Bild und dann kriegt der Autor das Bild und muss sich dazu einen Titel überlegen und muss, glaube ich, den Pitch schreiben. So eine 1-DIN-A4-Zusammenfassung, ja, mit, also auch gar nicht schon ausformuliert, sondern das und das passiert, zwei Frauen werden erschossen. Das ist ohne Frage eine tolle Stilübung auch fürs Rollenspiel. Ne? Du hast ein Bild und musst dazu, schreib dazu einen kurzen Plot oder so. Das gab es auch in einem Secret Centicore, meine ich. Da wurde auch der Wunsch zu sagen, was sehe ich auf diesem Bild. Ja, also auch das ist cool. Ja, Lob oder Abgesang auf bestimmte Künstler. Gut, dann müssen wir natürlich über Ursan Yüce sprechen. Oh ja, leider verstorben. Richtig. Und ich meine, also für die meisten von uns war ja DSA die Einsteigerdroge. Wo ich gerade zwischen Diskrepanz zwischen Setting-Bildern und Setting-Inhalt geredet habe, richtig, das wäre auch noch so ein super Beispiel dafür. Richtig. Aber wie einige schon geschrieben haben, auch in ihren Beschreibung von Ursan, dass das Cover hatte wenigst mit dem Abenteuer zu tun, ja, aber es hat geflasht. Auf jeden Fall, genau. Also ich muss auch immer so. Ich kann sogar sagen, dass er mich zum Rollenspiel gebracht hat oder da nicht ganz unheimlich mitschuld ist, weil ich stand immer im Spielzeugladen in unserer kleinen Stadt und die hatten immer DSA und ich meine damals auch noch Sternengarten. Dann stand man davor oder vor den Boxen, hat das hinten durchgelesen. Das war zu Zeiten von DSA 2. Woran erkennt man DSA 2? Es gab schon positive und negative Eigenschaften, aber nur 5 davon. DSA 3 ist dann davon 7. DSA 2 war doch hier Abenteuerspielbox mit den 4 Leuten drauf, die marschieren. Genau, das war DSA 2 hatten, meine ich, mehrere Boxen mit dem. Aber ja, das ist einer davon. Auf jeden Fall, bei mir war das damals, wir kamen gerade aus dem Wald, wo wir uns mit unseren Plastikgewehren abgeschossen haben. In voller Montur. Und dann sind wir noch bei jemandem vorbeigefahren. Und einer aus der, mit dem wir unterwegs waren, hat sich, der war irgendwie 2 Jahre älter, der hat sich dann von einem Kumpel ein Abenteuer ausgeliehen und ich glaube, das war Kommando Olochtai. Ja. Und ich habe das Abenteuer nie gespielt, aber vorne drauf dieses das schwarze Auge gemalt, ja, und dann die lauter Typen, die da drauf total verwirrt gucken und im Hintergrund irgendwie das Gebirge und diese Riesenschlange. Und das war Mysterie. Ja. Das war. Also ich kann das voll verstehen. Ich habe auch erst die Cover gesehen und dann immer, oh, was ist das, was ist da drin? Weil es war ja immer verschweißt. Dann habe ich, glaube ich, Solo-Abenteuer kennengelernt und mir das so vorgestellt, als würde das so funktionieren wie so Solo-Abenteuer. Bis dann, wir haben das uns immer zu zweit angeguckt, genau, weil mein Freund hatte in der Innenstadt gewohnt, dann sind wir runter zum Spielzeugladen, haben es angeguckt. Und irgendwann ging es auf Klassenfahrt nach Braunschweig, wo es diese Box deutlich günstiger gab und er hat mir Geld mitgegeben, damit ich ihm die Box besorge. Ja, und dann hat er zum ersten Mal DSA für mich geleitet. Richtig, und ich habe als erstes, glaube ich, Der Quell des Todes, das Solo-Abenteuer, bin ich von jemand ausgeliehen und der hat mir auch einen 20-seitigen türkisfarbenen Würfel ausgeliehen. Cool. Ich habe beide Sachen niemals zurückgegeben. Das hast du gut gemacht. Ich rechne das aber damit auf, dass er mir damals Han Solos Millennium Falcon für 5 D-Mark abgekauft hat. Ich habe das quasi in meinem... Kannten wir uns damals schon? In meiner Plus-Minus-Bilanz des Lebens habe ich das irgendwie abgegeben. Ja. Du hast den Millennium Falcon für 5 D-Mark verkauft? Ist richtig. Ja. Ich habe auch damals all meine Star-Wars-Figuren gegen He-Man-Figuren getauscht und jeweils 2 Star-Wars-Figuren gegen eine He-Man-Figur. Das war ungefähr genauso schlau. Ich kann dazu noch erwähnen, dass meine Eltern haben sich entschlossen, mir He-Man zu schenken und nicht Star-Wars-Figuren, weil es gibt ja nur 5 He-Man-Figuren. Also sie haben quasi die erste Welle gesehen und gedacht, ah, cool, nehmen wir lieber das. Ist der Junge auch zufrieden. Und dann ging das noch, weiß ich nicht, wie viele Jahre noch weiter mit zum Schluss 40, 50 Figuren. Richtig. Naja. Bis die Marktsättigung erreicht hat. Ja. Von sich selbst. Ja. Gut, aber das nur am Rande. So, genau. Also auf jeden Fall können wir festhalten, dass ohne Ugo Sanyuse und seinen Covern, die wenig mit dem Inhalt zu tun hatten. Ja, die haben auch immer lange eine Faszination ausgestrahlt auf mich und würde ich sagen, tun sie auch heute noch. Ich könnte mir so gut vorstellen, so ein DSA 1 zu spielen. Ja, da gab es noch keine Talente. Talente sind, was bei anderen Rollenspielen Fertigkeiten sind. Da, wo du mit den 3W20 würfeln musst. Mhm. Dann bitte auch so ein Jutsche-DSA-Aventurien. Ich habe neulich wieder den zweiten Teil von Drakensang ausgepackt. Und die Schwierigkeit war ja nicht allzu hoch. Also habe ich mir wieder meinen Zwergencharakter gebaut. Und diesmal habe ich es halt so gemacht, dass ich halt nicht so Powergamer-mäßig die Rüstung mir mal ausgesucht habe, sondern ich habe sie stilistisch mir zusammengesucht. Ja. Und da gab es den normalen Briglo-Heldenhelm mit diesen kleinen Flügeln. Und es gab den super Briglo-Helm mit Flügeln links, rechts, die jeweils so 1,5 Meter lang waren. Ja. Und damit ist mein Zwerg dann durch die Gegend geheizt. Verständlich. Das war stierlich. Kann ich verstehen. Ja, aber wen man noch erwähnen muss bei einzelnen Künstlern, ist auf jeden Fall, wie heißt er, Wayne Reynolds von Pathfinder. Der das Gesicht von Pathfinder extrem geprägt hat. Das gibt es irgendwie Leute, die das nicht so toll finden, weil es ihnen zu manga-esk ist. Okay. Also das ist auch mein Eindruck von Pathfinder. Ja. Dass es zu manga-esk ist. Nee, ja, weiß ich nicht. Also falls vom System oder von den Bildern? Von den Bildern. Ja, okay. Also bei den Bildern, finde ich, hast du gar nicht so viel manga-eskes dabei. Du hast halt diese relativ spitzen Ohren von den Elfen. Das ist halt manga-esk. Und die Barbaren hat halt so ein Riesenschwert. Aber das, wenn man erstmal die Geschichte kennt, finde ich eigentlich sau cool. Weil bei D&D, wir erinnern uns, gibt es zum Beispiel Riesenstärke-Gürtel. Ja. Und sie hat so ein Ding. Dann kannst du also auch das Schwert eines Riesen führen. So wie Siegfried, oder? Ja, genau. Ja, du hast halt einfach Setting-Implikationen. Ich glaube, das große Schwert war es gar nicht. Ja. Sondern einfach der Zeichenstil. Wie die Füße gemalt sind, wie die Beine sind. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt zu wenig Ahnung. Also auf jeden Fall hat das mich davon abgehalten, mich in Pathfinder einzulesen. Zu welchem Zeitpunkt denn bitte? So vor 1-2 Jahren. Okay. Ja gut, das ist ja, weiß ich nicht, ob das ein Spiel für dich gewesen wäre. Keine Ahnung. Zu viele nackte Frauen. Zu viel leicht bekleidete Frauen. Zu viel Kleidung. Also Pathfinder ist die glorreiche Fortsetzung des Kettenhemd-Bikinis. Ja, also Pathfinder ist natürlich High Fantasy, dürfte dir, also das Setting dazu ist High Fantasy, das dürfte dir wahrscheinlich nicht so liegen wie alt. Richtig. Andere Dinge. Richtig. Ja, also von daher nachvollziehbar. So, und dann nächster Punkt wäre Rollenspiellinien. Da wollte ich dann doch mal kurz in mein Lieblingsthema Warhammer abdriften. Ah, Überraschung. Ich meine, im Greifenklaue-Forum hat auch jemand geschrieben, dass halt so die frühen Warhammer-Sachen haben sich halt auf 2-3 bestimmte Künstler konzentriert und die haben sehr stark das Bild von Warhammer geprägt. Ja. Dieses Verrottende, dieses Grimdark. Und für mich war das hauptsächlich, weil mein Haupteinstieg war damals, ich glaube, 4. Edition, das Zwergische Armeebuch. Da gab es sehr viele Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und so Körper, also einzelne Charaktere oder Klassen waren von Mark Gibbons gezeichnet. Ja. Der hat auch ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Bild von Felix und Gotrek gemalt, ja. Was ich halt immer noch heute im Kopf habe, wenn ich an Felix und Gotrek denke. Wo halt die Zwerge, das waren nicht diese jüße DSA-Zwerge mit kleinen Männchen, sondern die hatten halt wirklich breite Hände, breite Körper, breite Füße und wenn die neben den Menschen standen, dann waren sie halt doppelt so breit wie der Typ. Ja, das stimmt. Also die YouTube-Zwerge ist so das Einzige, was auf jeden Fall nicht so gelungen war. Die sahen immer relativ menschlich aus, meine ich nicht zu. Ja, oder hunzelmännlich. Also die sahen aus wie Tyrion Lannister mit einem Hörnerhelm. Und das ist... Der ist ja eindeutig menschlich. Richtig, der ist eindeutig menschlich. Ja, dann zum Beispiel noch, einer der Künstler war noch Adrian Smith, der auch dann später wunderschöne Schlachtengemälde gemalt hat. Und auch, also in Farbe. Ja. Und John Blanche. John Blanche ist aber so ein bisschen geteilt. Er hat halt, zum einen hat er, ich sag mal, normale Farbbilder gemalt, zum anderen hat er halt diesen Blanche-Stil gehabt, der so aussah mit so komisch Kreide, Farben, Strichmännchen, das halt vielen aufgestoßen ist, wenn irgendwo Bilder von dem drin waren. Ja. Und in der dritten Edition gibt es ja die Pappaufsteller und für die Dämonetten, ja, also die Porno-Mini-Dämonen, hatten sie halt ein Bild von Blanche genommen, was halt einfach so aussah wie so eine Strichzeichnung von der alten, wo es tausend aufregendere, realistische Bilder von einem weiblichen Dämon mit 6 Titten gab. Deshalb Blanche, auch bei Warhammer 40.000 hat er auch sehr viel gemacht. Um halt auch dieses verkommene, verrohte von diesen Welten darzustellen. Ja. Aber ja, eher umstritten. Und jetzt für Warhammer 3. Edition war es halt, die Cover, alle Cover von den Publikationen der dritten waren von Darken gemalt. Der hat angefangen als Illustrator für damals das Warhammer Online-Rollenspiel. Ja. Und wurde dann gefragt, ob er auch was für das Rollenspiel machen kann. Ja. Und da sind die Cover sehr düster, sehr ölig, sehr dreckig und es passiert die ganze Zeit was. Mhm. Und man sieht halt andauernd einen Feuermagier oder einen Zwergenslayer und die sehen alle nicht fröhlich aus. Ja, passt. Und deshalb, also für mich ist Darken so das Bild von Warhammer 3. Edition. Ja. Ja, cool. Was mir beim Hersteller FFG einfällt, ist noch Star Wars. Da war ich sehr erstaunt im Rollenspiel. Das haben ja über 50 Illustratoren. Mhm. Und trotzdem ist der Stil extrem einheitlich. Richtig. Das ist zum Beispiel auch sehr gut gelungen. Dann, genau, eben gerade Pathfinder erwähnt, da ist auch das Konzept der Iconics zu erwähnen. Das ja. Ach, die ikonischen Charaktere. Die ikonischen Charaktere, die halt immer wieder auftauchen. Das ist natürlich, Pathfinder natürlich auch auf Deutsch schon über 100 Bände hat, irgendwann ein bisschen langweilig, weil es dann immer dieselben sind. Aber es prägt halt auch den Stil sehr mit. Und ich habe neulich zum Beispiel in Völker des Sandes reingeguckt. Da gibt es dann einen Wüstenzwerg. Und das ist doch mal ein bisschen was Neues. Das sieht auch sehr cool aus. Aber dieser Iconics halt, da hast du halt immer ein wiederkehrendes Element, an das du dich erfreuen kannst. Die gibt es jetzt also auch Comics zu. Und ich meine, die verdrohen auch in die erste Geschichte, also Rise of the Rune Lords. Und du kannst halt auch im Kartenspiel spielen und so weiter. Und bei DSA haben sie auch damit angefangen? Genau, aber das Konzept, ja gut, man das merkt, dass das ist auf den Covern übernehmen, für Schicksalspfade, das Skirmish Tabletop, haben sie auch dazu eine Box rausgebracht, wo man die dann ganz dann auch mit Figuren hat und auch so mit normalen Charakterregeln und Heroic-Charakterregeln. Ja, ich weiß bloß nicht, ob das jetzt nicht untergeht, wenn das Splitterbund Tabletop rauskommt. Naja. Also auf jeden Fall die Idee von ikonischen Charakteren finde ich gut. Ich meine, Warhammer hat auch seine ikonischen Warhammer-Karrieren, ohne dass den Leuten aber ein Name verpasst wurde. Also es gibt den Hexenjäger, es gibt den Sigmas-Priester, es gibt den Zwergenslayer und auch in der zweiten Edition in den Schwarz-Weiß-Bildern ist da mindestens immer ein Slayer rumgelaufen oder ein Sigmar-Priester. Genau, die waren auch immer ähnlich. Aber eigentlich nicht wirklich ähnlich, okay. Aber du hast sie halt auf jeden Fall erkannt. Oder den Feuermagier. Also du hast den Charakter, die Klasse erkannt. Du hast die Klasse auf jeden Fall erkannt und es war halt auf jeden Fall eine unique Warhammer-Karriere. Genau. Eine Sache wollte ich dazu anbringen, die ich gerade vergessen habe. Sehr gut. Wir können ja zum nächsten Thema gehen. Ja. Von der Macht der Bilder im Produkt. Ja, gut, das haben wir jetzt ja schon mehrfach auch am Rande gestreift. Also es vermittelt ein Bild der Welt. Und es bringt einen in eine gewisse Stimmung. Ja, also ich finde auch, das ist halt ein erstes Kaufargument. Ne? Das ist quasi, sagen wir mal, du kennst ein Produkt nicht, gehst in den Laden, was guckst du dir an? Das Cover. Richtig. Ne? Das Cover macht erstmal Cover und Titel natürlich. Ne? Und danach kannst du entscheiden, gucke ich da rein. Richtig, ich kann dazu auch das Negativbeispiel bringen. Als es in Wolfsburg noch den Zeitschriftenladen Salzmann gab, hatten die eine ziemlich große Terry Pratchett-Abteilung ja. bei der Fantasy. Und ich habe jahrelang die Bücher in der Hand gehabt und die Titel gesehen und diese Knubbelfiguren, die da drauf waren. Ja. Und ich habe es nicht gekauft. Ja, okay, kann ich auch verstehen. Ja. Also bis ich 17, 18 war und dann hat mir ein Kumpel rollende Steine gegeben. Mhm. Und dann habe ich komplett alles mir besorgt, alles gelesen, weil es wahnsinnig gute Geschichten waren, aber das Cover hat mich einfach abgeschreckt. Ja. So, und dann lasse ich auch nicht Argumente zählen mit, beurteile ein Buch nicht nach seinem Cover. Ja, aber wenn es das Cover nicht super ist, dann gucke ich es mir nicht an. Und es gibt da draußen so viele Bücher. Genau, also bei Büchern oder Rollenspielwerken habe ich jetzt weniger das Problem, weil ich da doch relativ gut informiert bin. Aber zum Beispiel, wenn ich mir neue CDs kaufen will, dann gucke ich auch. Was weiß ich, im Rockart-Magazin, so ist der Titel gut oder ist das Bild gut, das Cover gut. Ne? Und wenn da dann irgendwie Cthulhu drauf ist, dann werfe ich da bestimmt einen zweiten Blick drauf. Oder wenn das irgendwas Oldschooliges ist und wenn ich dann lese... irgendwas, was mir nicht gefällt, dann gucke ich halt beim nächsten weiter. Ne? Aber ich brauche halt entweder ein Signalwort oder halt ein schönes Bild, weil ich meine, es kommen jeden Monat 50 Scheiben auf den Markt und das wahrscheinlich sind noch viel zu wenig. Da muss ich das irgendwie filtern. Wenn ich mir jeder einzelne davon mich da das durchlesen, dann könnte ich nicht ganz Zeit so Rolle spielen. Das wäre ja, ich meine, es gibt ja bei Amazon gibt es ja auch jetzt ganz viel, dass sie halt jungen oder anfangenden E-Book-Künstlern die Möglichkeit geben, da ihre Romane oder Kurzgeschichten einzureichen. Ja. Und viele Sachen, die halt früher einfach nur in irgendeinem Fan-Ordner-Forum gelandet wären, machen jetzt halt die Leute mit relativ wenig Aufwand das Ganze bei Amazon, mhm, um halt auch, weiß nicht, pro Buch irgendwie einen Euro oder so abzugreifen. Ja. Oder 50 Cent, wenn Amazon noch die Hand aufhält und PayPal die Hand aufhält. Aber da sind halt irgendwelche generischen Cover dabei, die mich überhaupt nicht fetzen. Ja, das stimmt. Cover ist immer wichtig. Also wir geben uns auch mal große Mühe bei unseren Buchprojekten, da ein vernünftiges Cover zu kriegen. Richtig. Ja. Also es ist, genau, und wo du Amazon sagst, auch das, ne? Dann sagt dir Amazon, sagt dir, du hast neulich das gekauft, also könnte dich das oder diese 800 Produkte interessieren. Und dann siehst du auch erstmal das Cover von denen. Richtig. Ja, und wenn es denn dein Interesse generiert, dann klickst du an. Also es ist immer, kann die erste Möglichkeit sein, dass du Kontakt mit so einem Ding kriegst. Von daher ist das auf jeden Fall super wichtig, dass ein Produkt ein richtiges Cover hat, außer für jemanden, der es schon kennt. Richtig. Oder ist es aber um es neu zu entdecken oder um es zu verkaufen, ist es nicht unwichtig, genau. Deshalb diese ganzen Heftromane haben ja auch jedes Mal ein anderes Cover. Aber der Rahmen mit, Jerry Cotton oder John Sinclair, alternder Vampirjäger. Ja. John Sinclair, ja. CDs sind auch schon über 100, meine ich. Ja. Irgendwie, ich glaube, ich habe mir zwei davon, einen als Ausdruck, also als Hardcover, einen als Papiercover gelesen und einen als E-Book. Und irgendwie sind mir nach zwei Romanen schon die Ähnlichkeiten aufgefallen. Bei John Sinclair. Ja. Wo es ja auch mal 1000 Stück gibt. Nein, es ist ja... Ja, ich verstehe das, was du meinst. Die Romanreihen leben ja davon, dass sie ähnliche Muster aufweisen. Ja. Und du weißt, was passiert. Ich hatte mal eine frühe Freundin, die hat ganz viel Lasseter gelesen. Aber die ganzen Bums-Szenen hat sie einfach übersprungen, weil sie wusste, wie groß die Absätze sind. Wie groß? Da hast du jetzt auch ein bisschen gezögert. An welcher Position und wie viele Absätze... An welcher Position was ist? Wie es lang geht, wie Lasseter die Alte klar macht. Meistens mehrere in einem Roman. Und sie hat sie das einfach komplett übersprungen. Das konnte sie interpolieren. Ja. Ja, sehr schön. So, die nächste Frage. Hat der Spieler was von Lasseter? Haben die Spieler was von den Illus? Ja, ich denke schon. Zum einen haben wir es ja schon erwähnt, man kann sie direkt, also so wie es für einen selber wirkt als Spielleiter, wirkt es natürlich auch genauso auf einen als Spieler, wenn man sich so ein Regelwerk anguckt. Ja. Was man auch als Spieler gelegentlich mal tun sollte. Also, und man kann so eine Illu natürlich auch schlicht aufschlagen und zeigen. Genau. Richtig. Was mir aufgefallen war, Warhammer 3. Edition, die Bücher und die Abenteuer sind ja voll mit schon bekannten Bildern aus dem Warhammer-Fundus. Und dann waren aber auch andere Bilder da, wie irgendwie eine Stadt oder sonst was. Und dann ist mir erst relativ spät aufgefallen, das haben sie jetzt nur fürs Rollenspiel gemalt. Das ist wirklich ein Bild von Reichdorf. Da sind Sachen drauf, die sind halt nur in Reichdorf da. Ja. Wo mir dann erst aufgefallen ist, sind halt wirklich Illus, die eigentlich für das Abenteuer geschrieben wurden. So, da war das Abenteuer schon vorbei, da habe ich sie nicht hochgehalten, weil ich dachte, das wäre irgend so ein generisches Warhammer-Bild. Ja. Da hätte man auch drauf mehr wirken können. Und bei Warhammer 3. Edition ist ja ein stark visuelles System. Du hast deine Charakterbögen, wo die Karriere drauf ist, wo du schon ein Bild hast von einem Charakter. Ja. Und auf den Aktionskarten ist ja immer noch so ein Mini-Bild. Ja. Quasi wie bei einem Living Card Game oder so, dass du noch eine Mini-Illustration hast. Also da werden die Spieler schon sehr stark mit audiovisuellen Sachen bombardiert. Genau. Auch gibt es da so relativ coole Sachen wie diese Illustrations-Handouts. Also ich kenne es von DCC, von Kalamar. Das war halt in der Mitte des Buches. So quasi spezielle Bilder fürs Abenteuer hast, wo dann zum Beispiel auch ein Rätsel mit gelöst werden kann, also wo man zum Beispiel auch einen Teil des Rätsels sieht oder so. Mhm. Oder halt einfach auch, was weiß ich, eine Wasseroberfläche, wo dann irgendeine Auffälligkeit ist, sodass man so, was ist denn das da eigentlich, nachfragen kann, also die dann sozusagen auch im Abenteuer eine Relevanz haben. Richtig. Das finde ich auch sehr cool. Das ist natürlich nicht bei jedem Bild so, weil sonst wäre natürlich, Bild, jetzt muss ich so lange gucken, bis ich das entdeckt habe, was da drauf ist. Groß weiter. Genau. Also, das ist auch ein sehr cooles Konzept. Ja, was mir da bei Warhammer, wenn ich noch eine Mini-Kritik anbringen darf, was mir beim aktuellen Abenteuer aufgefallen ist, haben sie ja nicht nur Stand-Ups von den Figuren gemacht, gegen die man potenziell kämpft, was ja auch okay ist, aber wenn die Spieler das mitkriegen, dass man nur bestimmte Figuren auf den Tisch stellen kann und die andere nicht, dann wissen sie natürlich sofort, wer ein Gegner ist und wer nicht. Deswegen bin ich da bei dem Abenteuer etwas vorsichtig gewesen, da Figuren auf den Tisch zu packen. Richtig. Ja. Achso, und natürlich ein super Konzept sind noch die Facecards darüber. Das wollte ich, glaube ich, vorhin noch sagen. Ach, hier von gibt's von Paizo. Paizo, genau. Das sind halt einfach quasi, im Prinzip ist das Resteverwertung. Also die machen ja, haben ja ständig Gesichter in ihren Abenteuern drin. Ne? Davon nehmen sie 52 Stück und bauen da so ein Kartendeck draus. Kostet andererseits nicht die Welt, 10 Euro. Ne? Und dann habe ich mein Dungeon Slayers Abenteuer, da tauchen 7 Personen auf, dann suche ich die vorher raus. Das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man dann sozusagen dem Spieler so zeigen kann, ja, das ist der und der. Und richtig. Man vermittelt ja auch sofort einen Eindruck, ja, wenn das irgendein König oder Herrscher oder Baron ist oder was weiß ich. Und da sieht noch ein bisschen was aus. Hat man natürlich mehr von als... Hatte ich ja damals beim ersten Warhammer, Auge um Auge. Richtig. Abenteuer. Da hast du die Figuren damit ergänzt, ja. Richtig. Ja. Das machen wir uns erstmal. Also, du wolltest eigentlich haben was. Kann man auf jeden Fall gut einsetzen. Ja, man stoßt natürlich an Grenzen. Also irgendwann ist eine Sättigung erreicht. Und wenn man zu viel macht, dann fällt es auch nicht mehr auf. Richtig. Ja, okay. Nächster Punkt. Visualisierung im Kopf. Gute Beschreibung. Genau, ich lese einmal komplett vor. Gute Beschreibung, gemeinsamer Vorstellungsraum, Persönlichkeitsmerkmale für Elfen etc., Vorlesetexte, Musik und Kopfkino. Ja. Genau, erster Punkt ist gute Beschreibung. Da muss ich doch gleich mal das Thema Vignetten anbringen. Ja. Die meiner Meinung nach, weil sie so kurz und prägnant sind, halt sehr gut halt einen ersten Eindruck liefern. Das kann jetzt richtig eine direkte Beschreibung sein, das kann auch eine Stimmung sein oder so. Und damit meistens auch, weil sie, wenn sie mit Klischees verbunden werden, auch sehr schnell einen gemeinsamen Vorstellungsraum erzeugen können. Richtig. Also was mir persönlich auffällt, dass ich immer Schwierigkeiten habe mit guten Beschreibungen. Zumindest wenn ich die Warhammer oder Warhammer 40k leite, habe ich immer das Gefühl, dass ich die Szenen nur minimalst beschreibe. Ja, also muss ich gleich was zu sagen. Und zwar muss ich mich mit Christoph vergleichen, der ist natürlich gerade nicht da, aber wir sind so zwei völlig unterschiedliche Typen. Ich brauche immer nur einen minimalen Input von Informationen, um mir das im Kopf selber auszumalen. Also ich kann mir das dann sehr gut vorstellen, wie das aussehen könnte. Das kann natürlich in deinem Kopf als Spieler da auch anders aussehen. Richtig. Deswegen brauchst du halt in Situationen, wo Konflikte entstehen, also wo es zum Kampf kommt zum Beispiel, brauchst du halt eine Karte, damit sich unser Vorstellungsraum abgleicht. Richtig. Genau, und Christoph zum Beispiel, der mag es unheimlich gerne, sehr viele Details zu hören, die mir auf den Sack gehen würden, sage ich mal. Ja, also den kannst du mit Details zulabern und der freut sich daran. Ja, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also beziehungsweise, ja, was heißt überhaupt nicht mein Ding? Es gibt auch Leute, die das wirklich sehr gut können. Fallen mir auch Spielleiter ein, die auch den fünften Raum im Dungeon noch sehr anders beschreiben als die vier davor, ohne sich zu wiederholen und das immer noch spannend machen. Aber das ist halt wirklich eine ganz hohe Kunst. Also bei mir ist es halt am stärksten aufgefallen. Es gibt ja eine Spielleiterin, das Reh. Die macht auch YouTube-Videos, ja, wo sie halt auch ihre Rollenspielrunde mitschneidet. Und ich hatte jetzt zwei Folgen gehört, wo sie 40k Schattenjäger geleitet hat. Und wenn sie spricht und Räume beschreibt, das ist so, als würde sie einen Roman vorlesen. Also ja. Ich weiß nicht, ob sie das vorbereitet oder ob sie das on the fly macht, wenn sie das on the fly macht. Du siehst ja bei YouTube was. Nee. Also es ist auch Mitschnitt und ab und zu werden so irgendwelche Bilder eingeblendet, wer gerade an der Runde mit dabei ist oder die Karte von einer Stadt oder so. Aber du hörst halt die Stimme und das, was sie beschreibt und die anwesenden Personen, die sie beschreibt, das ist schon sehr alles romanhaft. Also man sieht nicht, ob es vorgelesen ist oder ob sie es sagt oder... Also so wie sie spricht, hört es sich sehr natürlich und weich an. Also würde ich sagen, sie liest es nicht vor, höchstwahrscheinlich, sondern sie kriegt das tatsächlich aus dem FF hin. Richtig. Und da denke ich, also das hat schon, das kommt schon in die Richtung von Audiobook. Gut, ja. Dann zwischendurch sind natürlich ihre Spieler dran. Das Problem, genau, lass mich mal kurz sagen, was das Problem dabei ist. Ne? Dann hast du deine 100 Details, beim Spieler kommen aber genau 3 Stück davon an. Oder die falschen. Das ist noch die Maximalzahl. Oder die falschen, ja. Genau, deswegen ist es auch, gute Beschreibung ist ja schön und gut, aber sobald eine Beschreibung ausführlich wird, kommt nur die Hälfte beim Spieler davon an. Also wie oft habe ich schon im Rollenspiel erlebt, dass der Spielleiter über 1-2 Minuten was beschreibt und der Spieler, an den er sich wendet, ist mir schon auch schon oft noch passiert, genau ein Detail davon, was vorgelesen wurde, nochmal nachfragt. Also mir geht das oft so, dass ich genau das noch im Ohr habe und der andere Spieler fragt das dann nach. Also denke ich, das hat er doch gerade erzählt. Aber na klar, man kann so viele Details auf einmal gar nicht aufnehmen. Deswegen, gute Beschreibungen sind aber nicht unbedingt im Rollenspiel immer gut. Das ist eine große, prägnante Beschreibung, können da durchaus besser sein. Also auf jeden Fall verglichen mein eigenes Leiten mit dem Leiten von das Reh, da merke ich dann halt, dass ich an meine Grenzen komme. Und vor allem auch während ich Sachen beschreibe, fügen sich die Wörter nicht richtig wirklich zusammen und da kommen ganz krude Sätze raus. Ja. Und dann hoffe ich immer, dass die Leute es zumindest verstehen. Und ich hatte das also früher, 5., 6. Klasse, wo man anfängt, Aufsätze zu schreiben. Und auch später hatte ich halt ganz Schwierigkeiten, meine Gedanken zu formulieren, damit dem anderen klar ist, was ich eigentlich meine. Ja. Und dann stand da halt immer unklar oder ich weiß überhaupt nicht, was du willst. So in meinem Gehirn war es natürlich total logisch. Und das ist tödlich für einen Spielleiter. Ja, das stimmt. Ja, aber gut. Es gibt ja Spieler, die dann durchaus nachfragen, wenn es ihnen wichtig erscheint. Und da, ich springe mal einen Punkt vor, und zwar in Vorlesetexte. Ja. Und ich leite zum Beispiel gerne Abenteuer, die es auch in Deutsch gibt und die auch einen Vorlesetext haben, den ich direkt benutzen kann. Ja. Und dann, ich glaube, zu den ersten Orheimer-Folgen gab es dann auch irgendwann Kritik mit, oh ja, man hört genau, wie ich früher am Anfang mal falsch geleitet habe, mit der Spielleiter benutzt Vorlesetexte, gibt sowas noch? Wo ich gedacht habe, Mensch, du bist bestimmt ein Mega-Spielleiter, du machst das alles frei. Ja. Weil wenn ich einen Vorlesetext habe, der eine Situation beschreibt und meistens auch ein kürzerer Vorlesetext, also nicht so ein 2 DIN A4 Seiten DSA-Vorlesetext, sondern so ein Ding, was so 5, 6 Sätze hat, beschreibt schon die Szene für mich gut. Also benutze ich sie natürlich. Ich finde auch, man darf das ruhig benutzen, warum nicht? Sollte halt nicht zu lang sein, das ist wichtig. Und es sollte keine Handlung vorgeben. Das hast du halt bei DSA, wo du gerade beim Beispiel bist, halt auch. Ne? So, ja, stimmt. Der Attentäter ist vor allem, sticht auf ihn ein und 18 Jahre später so, ich wollte was machen. Vor allem gibt es einen Vorlesetext, wo man quasi den Helden einsetzen soll aus der Gruppe, der dann schon Sachen macht. Ja, sowas, das ist halt kacke, ja. Das ist gefährlich. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, Vorlesetexte, ja, mag ich, benutze ich, hilft aber nur, wenn es das Abenteuer in Deutsch gibt. Ja, also ich versuche sie zu meiden, aber ja, also Wir haben ja noch als Thema, was noch gar nicht dabei ist, Advanced Rollenspiel mit Hilfsmedien. Und mir, was mir aufgefallen ist, was ich gerade noch erzählen muss zu dem Thema Beschreibung, was halt wirklich gut ist, wenn du wie bei Warhammer das quasi mitschneidest und dir die letzte Session einfach nochmal anhörst. Ja, du brauchst das nicht machen, weil du machst ja Warhammer. Ja. Aber bei meiner letzten Warhammer-Session ist mir das auch, hatte ich halt auch nochmal die Möglichkeit, wie. Was sage ich da einfach eigentlich? Wie baue ich da Stimmung auf und so weiter? Das war mal ganz interessant zu hören. Gut, das war ja die dritte Session am Abend, aber es ist halt einfach mal, man bekommt doch einen anderen Eindruck als vielleicht den, den man am Spielabend selber hatte. Das auf jeden Fall. Ja, also meistens während des Leitens fühle ich mich immer sehr gehetzt, ja. Weil man ist ja der Great Pretender. Ja. Man unterhält ja 4-5 Leute. Richtig. Und dann möchte man natürlich, dass die ganze Zeit was passiert. Und die Handlung soll vorangehen. Und da habe ich nicht Zeit, irgendwie mich mal zurücklehnen und zu überlegen, ob ich jetzt das, was ich gerade gesagt habe, irgendwie ernst gemeint habe oder solche Sachen. Richtig. Ja, das ist wirklich so. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich selber darüber klar zu werden, wie sind eigentlich meine Beschreibungen, mache ich das so lang? Oder wenn ich jetzt diese Beschreibung gehört hätte, haben die Helden, die SC, also die Spieler, sind die dumm oder habe ich denen eigentlich zu viel erzählt? Habe ich da zu lange gelabert? Habe ich viel zu viele Nebeninformationen? Ja, zum Beispiel beim letzten Mal, als wir Warhammer gespielt haben, ich glaube, ich habe 4-mal erklärt, auf welcher Seite der Stadt man ist, wo die Brücke ist und dass die Brücke aus 3 Pfeilern besteht und in der Mitte ist ein Bunker. Ja. Und ich habe auch gedacht, ich habe es jetzt irgendwie zum 4. Mal erklärt, habe ich es falsch erklärt? Genau, also das Bunker zum Beispiel hatte ich auch nicht gerallert, dass der in der Mitte ist, weil warum macht man auf der Mitte der Brücke einen Bunker? Das war so. Ja, also genau, da zum Beispiel wäre dann eine Karte gut zur Unterstützung. Richtig. Nicht immer eine Karte, aber genau, die vermittelt sowas natürlich halt schneller, als wenn ich das erzähle. Richtig. Das ist einfach so. Und vor allem, dann kommen Spieler auf irgendwelche, ich sag mal, dämliche Ideen, wo du denkst, hä, wieso machen die das? Ja. Wo dann aber klar wird, sie haben einfach genau nicht verstanden, wie die Situation ist. Ja, genau. Und reagieren entsprechend natürlich dem, was sie in ihrem Vorstellungsraum... Richtig. Deshalb der Begriff gemeinsamer Vorstellungsraum, da glaube ich nicht, dass es den gibt. Es gibt ja nicht mal ein Universum. Also, oder Realität. Realität ist die Interpretation von Signalen im Gehirn einer jeden Person. Jetzt wird es arg philosophisch. Also ich glaube, Rollenspiel theoretisch ist der gemeinsame Vorstellungsraum quasi... ist der Vorstellungsraum, den du zwischen Spielern und Spielleiter aushandelst. Also sprich darauf, wo sie sich einigen. In dem Moment, wo du sagst, der Bunker ist in der Mitte der Brücke, ich habe es verstanden, akzeptiere das und handle damit, ist das ja auch in meinem Vorstellungsraum angekommen. Richtig. So, also das würde ich unter gemeinsamen Vorstellungsraum verstehen. Genau, wenn einer was macht, was der Spieler nicht versteht, dann ist ja sozusagen auch die Pflicht, oder so sehe ich das als Spielleiter, dann nicht... Wer Dummes tut, stirbt oder so ein Kapomat, weil der Spieler nicht verstanden hat, richtig, was man eigentlich sagen wollte, sondern muss man halt immer, was möchtest du da eigentlich machen, was möchtest du erreichen, denn versteht man vielleicht, was der Spieler sich gerade vorstellt und ob das Sinn oder unsinnig ist, aber selten machen Spieler etwas von sich aus, was dumm ist. Außer man hat Taschenlampenfaller an Bord, dann kann das schon mal passieren. Dumm ist der Dummes tut. Ja, in dem Fall dumm ist nicht der nicht Dummes versteht oder so ähnlich. Musik müssen wir auch ganz kurz ansprechen. Beim Warhammer können wir keine Musik machen. Noch nicht. Ja, also ich sag dir, wenn du Musik das machst, dann ziehst du das durch den Levelator so fehl, dass es. Naja, ich benutze jetzt das neue Mikro mit 4 getrennten Mikrofonen, wo 2 getrennte Audiospuren rauskommen, die ich nicht mehr levelieren kann oder nicht mehr levelieren sollte, weil ich sonst die ganzen Nuancen austreibe. Und zwar durch die 4 Mikrofone sitzt du da halt mit deinem in einem Auto oder mit deinen Kopfhörern und dann hörst du, wer sitzt vorne links, wer sitzt hinten links, wer sitzt hinten rechts, wer sitzt vorne rechts. Also du hörst die Position der Spieler am Tisch. Mhm. Und es ist auch so weit gut, dass ich die mit der letzten Folge zusammengeschnitten habe, dass ich den Levelator dafür nicht mehr benutze. Okay, ist das dann laut genug? Ja. Ja gut, mit Musik kann man natürlich mal ausprobieren. Also die Idee bei Musik ist ja bei uns im Podcast, ich kann nicht einfach irgendein Lied abspielen. Gut, das Reh kann das, weil sie veröffentlicht nur ihre Mitschnitte bei YouTube und schreibt dann halt, ich benutze auch nur Lieder von anderen YouTube-Videos. Und das ist intern in unserer komischen YouTube-AGB geregelt, dass du das darfst. Ja. So, aber dieses Video darf niemals YouTube verlassen. Das ist der Grund, warum ich mir das nicht anhören kann im Auto. Ein Skandal. Hol dir ein Smartphone, da gibt es einen Knopf und eine App, da kannst du mit YouTube-Videos runterladen. Also ich glaube, du kannst auch aus YouTube-Videos MP3-Streams machen, allein ja. Ich bin zu faul dazu. Richtig. Sondern brauche die Website, wo ich Download, klack, zack, ist der nächste Virus drauf. Nee, ich habe den Virus bekommen mit dem Tool, was mir das YouTube hier runterzieht. Also ich hatte meinen letzten Virus, als ich einen Star Wars Opening Crawl erschaffen wollte, war ich total fixiert darauf. Da gab es ein Programm, offiziell Star Wars, was das im Internet gemacht hat. Das konntest du halt nicht speichern. Ich wollte das für mein Abenteuer haben, um mein Abenteuer mit so einem Open Crawl, mit der Musik und allem zu präsentieren. Was ziehe ich mir runter? Und dann möchten sie das wirklich, ja. Zack, war der Virus drauf. Also, das war jetzt nur die rechte Geschichte bei Podcast. Deshalb überlegen ich halt gerade, Sirenscape zu benutzen, weil die sagen in ihrer FAQ ganz klar, ja, darfst du einen Podcast benutzen, musst dann aber sagen, kommt von Sirenscape. Ja. Und echte Musik, wenn du da den Soundtrack von Conan auflegst, dann hat jeder Conan im Kopf. Und das ist immer ganz gefährlich. Oder irgendwelche offizielle Musik. Das ist Nachteil 1. Nachteil 2, die dramatische Schlacht bei Conan. Das Musikstück ist 3 Minuten 48 lang. Und im Rollenspiel dauert ein Nahkampf nie 3 Minuten 48 Sekunden. Und du willst das Lied nicht 25 Mal hintereinander hören. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben einen Conan-Tick gekriegt, das stimmt. So, und da ist halt, Sirenscape hat halt auch Musik oder Hintergrundgeräusche. Und die laufen halt zufallsgeneriert oder mit Abstand, um halt so eine Background-Stimmung zu schaffen. Und das, denke ich, kann man sich eine Weile länger anhören. Bei Ehrenstellen hast du ja auch das so, dass zwar die Lieder beabsichtigt ein Ende haben, aber trotzdem loopfähig sind. Ja. Also, ja. Ja, also Ehrenstellen zum Beispiel ist auch, finde ich, auch deutlich besser geeignet als halt Conan. Richtig. Was es ja auch gibt, wo man schwer ranzukommen ist, wenn ein Film gemacht wird, dann wird üblicherweise nicht nur ein Soundtrack gemacht, sondern da sitzen mehrere Künstler dran und dann wird einer davon ausgewählt. Und wenn man Glück hat, bekommt man auch mal so eine alternative Soundtracks. Okay. Weil die nie veröffentlicht wurden, kennt die keiner. Okay, im schlimmsten Fall werden die einfach für das nächste Projekt benutzt. Das kann es natürlich auch geben. So Computer-Rollenspiel-Sachen gibt es ja auch häufiger. Also klar, wenn man ein Computer-Rollenspiel am Tisch hat, dann kennen die das natürlich auch alle. Ich würde es aber wahrscheinlich nicht erkennen. Ich hatte damals, ich glaube, das ist schon 3 Jahre her, da lief Germany's Next Topmodel. Und dann ist ja immer die gängige Situation, ist, dass da irgendwie 2, 3 junge Mädchen, die hot sein sollen, vor Heidi treten und Heidi sagt, welche von weiterkommt, welche geköpft wird und welche nach Hause gehen darf. Ja. Und dann haben sie so eine Nägelkau-dramatische Musik gespielt, die irgendwie so, die hätte in einem Horrorfilm nicht gefehlt, bis mir aufgefallen ist, dass es vom Soundtrack von Gears of War. Mhm. Gears of War ist dieses Sci-Fi-Spiel auf Xbox mit Kettensägen, Bajonetten und Leute zersägen. Und da gibt es ein paar sehr traurige Lieder, wo der eine irgendwie seine Frau wiederfindet, die dann aber schon total tot ist. Ja. Und dann holt er seinen Revolver raus und erschießt sie und solche Geschichten. Und halt auch dieses Lied, was so Drama und Schrecken und Mystik darstellen soll. Und das haben sie gespielt bei Heidi und da war ich... Ja, also man muss sich ja ein bisschen mit auskennen, so ein Ohr dafür hört, dann entdeckt man einige interessante Lieder, so auch bei Dokus und so weiter. Also Musikuntermalung im Fernsehen, da die suchen sich da auch natürlich passendes. Richtig. Ja, also Sirenscape muss ich unbedingt auch mal ausprobieren. Bin ich gespannt drauf. Würde ich mir bei dir angucken. Ja, als nächstes ein Goal bei Warhammer, bei Patreon. Im nächsten Level ist dann da Sirenscape mit drin. Jawohl. Momentan habe ich nur ein paar Demo-Versionen und der will irgendwie $20 für 2 Monate haben. Dann hat man aber Zugriff auf alles, was in der Zeit produziert wird und darf das auch nachher behalten. Und hat auch Zugriff auf die Sachen, die früher schon produziert wurden. Ja, ich bin insbesondere, also jetzt habe ich bei Pathfinder geht es immer runter. Eigentlich wollten wir jetzt Rise of the Runelords spielen. Jetzt hat aber meine alte Rise of the Runelords Runde gesagt, dass sie doch weiterspielen möchte, also wo ich Mitspieler bin, Spielleiter. Jetzt habe ich überlegt, ob ich nicht statt Rise of the Runelords Smaragdspitze spiele. Jedenfalls, Sirenscape hat ja Rise of the Runelords 1 bis 4 oder bis 5 sind sie mittlerweile schon vertont. Richtig, in so diesen kleinen Modulsets. Genau. Wenn ich Rise of the Runelords spielen würde, dann würde ich mir, denke ich, das holen. Also ist gut. Denke ich auch. Ich hatte ursprünglich, es gibt ja noch ein Sci-Fi-Set, das ist nicht so umfangreich. Und da gibt es auch eine Battle-Szene, aber da hört man die ganze Zeit nur komische Piu-Piu-Lasergeräusche, die sich noch nicht mal nach Star Wars Piu-Piu an. Wäre was für deinen Sohn. Ja, und jetzt gibt es aber ein neues, das heißt irgendwie Kampf gegen den Wüstenwurm. Und da sind aber auch sowas wie Maschinengewehre oder leichte Feuerwaffen oder so. Mhm. Was sich eigentlich besser für so eine Warhammer-Runde mit Projektilwaffen eignet. Ja. Ja, das ist natürlich das Problem. Bei Fantasy kannst du relativ generisch bleiben. Ob da jetzt Schwerter aufeinander krachen oder zwei Kriegshämmer. Aber bei Science Fiction hast du ganz unterschiedliche Geräuschkulissen. Ob das jetzt Battlestar Galactica oder Star Trek oder Star Wars ist, das klingt ja alles ganz anders. Also gerade Battlestar Galactica, aber gerade auch Star Wars haben ja auch sehr eigene Sounds. Richtig. Ja. Gut, nächster Punkt. Bilder am Tisch? Bilder am Tisch. Was macht gute Landkarten aus? Ich kann dir mal sagen, was schlechte Landkarten ausmacht. Ja. FFG macht wahnsinnig superige Rollenspielprodukte, aber Karten können sie ums Verrecken nicht. Ich glaube, wenn die Karten einfach mal größer als 5 mm mal 3 mm machen würden... Also erste Regel, eine Karte muss mindestens DIN A4 sein. Mhm. Ich habe einen Spieltisch, da will ich das Ding hinlegen, da müssen Leute drauf gucken. Ja. So, vor allen Dingen, wo die diese Figuren mit den Abständen drauf haben, da können sie vielleicht auf die Idee kommen, man könnte die Figuren auf die Karte stellen. Aber wenn da ungefähr nur 3 Figuren drauf passen, dann können sie vielleicht auch selber merken, dass es gar nicht geht. Sie hatten es ja damals gemacht, dass sie die Karten auf diesen, DIN A6 Pappkarten ausgedruckt haben für der aufziehende Sturm. Ja. Und da haben sie es immerhin gemerkt und haben danach eine kostenlose PDF angeboten, wo die Karten auch direkt auf DIN A4-Seiten waren. Und auch, zweiter Punkt, ich brauche nicht eine Landkarte, wo alle Spielleiterinformationen drauf sind. Ja, auch wichtig, stimmt. So, bei der aufziehende Sturm haben sie es auch gemacht. Sie haben halt eine leere Karte, dann auch eine leere Karte, wo du nicht gesehen hast, wo sie quasi die Einträge wegradiert haben. Ja. Und dann eine Spielleiterkarte. Und eine Spielleiterkarte mit Beschriftung. Also das war top. Ja, wollte gerade sagen, also du brauchst es schon, aber du brauchst es nicht nur. Richtig, so. Muss die Formel sein. Und jetzt habe ich ja, wir sind ja jetzt im zweiten Abenteuer bei Only War. Und da habe ich das aus dem Spielleiter-Kit genommen, also Game Master-Kit. Und da ist auch so eine, auf einer halben DIN A4-Seite ist diese Karte. Und da ist natürlich der geheime Punkt eingezeichnet, wo man die vorherige Expedition findet. Da ist die geheime Route eingetragen der Separatisten. Ja. Und es ist der geheime Stützpunkt eingetragen, den man rausfindet, nachdem man auf dem Konvoi einen Konvoi überfallen hat. Die sind alle drei eingetragen. So was sollte ich jetzt machen? Ich finde, die beiden Karten, die du uns gegeben hast, sind Orbitalkarten, quasi von oben. Sind das Originalkarten? Ja. Ich finde, da sieht man überhaupt nichts. Nein, das liegt irgendwie daran, dass mein Farbdrucker spinnt rum. Okay. Und irgendwie ist da das Blau-Rot verschoben. Und ich habe das versucht, irgendwie mit JPEG anzugleichen. Aber ich werde nochmal eine Version machen, die ich durch die GIMP jage und die Helligkeit hochreiße und den Kontrast. Weil das kommt arg dunkel aus dem Drucker. Ja, genau. Also die Karte lag noch nicht mal bei. Ich musste die halt einscannen und danach mir selber ausdrucken. Ja, ist klar. Das heißt, als Mensch ohne Drucker oder mit so einem ollen Inkjet, dann mache ich 2 von den Seiten raus und das war's. Ja. Gut, ja. Also das sind schlechte Landkarten. Genau. Ich erinnere mich auch noch an ein Beispiel aus Cthulhu. Da war dann nicht so offensichtlich wie bei dir, sondern da war dann versehentlich die Geheimtür mit eingedruckt. Was man dann wahrscheinlich aber erst entdeckt, wenn die Spieler fragen, Spieler, was ist denn das für eine Tür? oh, scheiße. Zum Beispiel, es gibt ja diese DSA-Spielstein-Kampagne, diese 4 Einstiegsabenteuer. Ich glaube, wir sprachen über Teil 1. Ja, wir sprachen über Teil 1. Ich glaube, im zweiten Teil. Oder bringe ich es gerade durcheinander? Im zweiten Teil ist halt so ein Tal, auch mit verschiedenen Punkten. Ja, und da gab es eine Spielleiterkarte und eine Spielerkarte. Ja. Und ich dachte, das ist das Einfachste von der Welt. Aber auf der Spielerkarte war noch Spielerinformation drauf. Nein, es war wirklich ordentlich getrennt. Es ist das Einfachste von der Welt. Ich habe eine Karte ohne Beschriftung. Achso, okay. Ohne markante Merkmale, wo der Spieler weiß, wo muss ich hinlaufen. Du willst sagen, es gibt keine Fehler und nichts zu lästern. Richtig. Kann ja gar nicht sein. Und ich dachte... Ja, schön. Ja. Ja, genau. Also gut. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Karten, weil Karten natürlich auch einen super Eindruck vermitteln von visuellen Größen. Auch im Dungeon immer mit irgendwas... Entweder ob es jetzt auf einer großen Battlemap, die der Dungeon mitgezeichnet wird oder vom Spieler da gezeichnet wird, oder halt auch sehr geil, halt die Dungeon-Karte unter einem Fotorahmen damit Sand abdecken und frei wischen oder sowas. Das sind immer super Methoden, die auch super viel Spaß machen. Ja, so, und Karten generieren, Karten bauen. Es gibt die kartographersguild.com. Ja. Das ist eine Kartensammlungsseite im Internet. Die haben hunderte von Fantasy-Karten, auch ein paar Sci-Fi-Karten. Und in dem Forum gibt es auch mindestens 2-3 Threads, die halt wirklich erklären, eine A- bis Z-Erklärung, wie ich mit GIMP, also dem freien Zeichenprogramm, und einem eingescannten Foto mir daraus eine Karte baue. Ja. Und da sieht man auch Beispiele für schlechte gebaute Karten und aber auch für, ich habe mich jetzt an die Anleitung in dem Thread gehalten und dann kommt eine gute Karte raus. Ja. Ich habe davon abgesehen auch ein Thread hier bei uns im Forum, wo ich bestimmt auch fast schon 100 Kartenseiten verlinkt habe, wo man halt gute Sachen findet. Ja. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ich wollte halt damals fürs erste Abenteuer 11th Hour, wollte ich halt, ich hatte ja auch eine Satellitenkarte euch an die Hand gegeben. Und das war jetzt irgendwas, was von der NASA freigegeben wurde. Ich hatte aber zwischendurch einfach versucht, mir Google Maps zu nehmen und dann quasi irgendeinen Ausschnitt aus der Erde zu nehmen, dann die Beschriftung ausblenden und dann habe ich halt eine Satellitenkarte. Ja. Bei Google Maps hat das aber nur bedingt funktioniert, weil Google andauernd überall Google Maps drauf schreibt. Aber die Map-Software von Microsoft Bing, die hat auch wunderbar reinzoombare Karten. Da steht nicht überall Microsoft drauf. Und man kann auch Straßen ausblenden lassen und Straßenbezeichnungen. Ja. Und wenn du da irgendeine Ecke von hinter Kasachstan nimmst, wo nicht alle 3 Meter eine Autobahn ist, kann man auch da wunderbar hochschön auflösende Satellitenkarten nehmen. Jawohl. Und für so Sci-Fi-Systeme ist das... Ja, auf jeden Fall. So eine Orbitalkarte oder so ist sehr geil. Richtig. Ja, Kartograf in Dungeons. Ja, ich bin dafür Spielleiter zeichnet, weil bis man die Information vermittelt hat, dass der Gang nun einen 45-Grad-Knick macht. Das war so früher bei den ersten Amiga-Spielen, wo man dann selber auf Kästchenpapier die Karte malen musste. Ja. Und bei Super Nintendo-Spielen damals auch. Es hat auch seinen Reiz, aber auch bei Eye of the Beholder habe ich das auch mal gemacht, Karte mitgezeichnet und dann kamen diese dämlichen Teleportationsfallen. Richtig. Aber auch das hat man dann irgendwann rausgekriegt. Also, na gut, da hat man viel Spaß mit. Es macht auch Spaß, aber es kostet viel, viel Zeit. Wenn ich Rollenspiel spiele, bringe ich gerne Zeit mit, aber dafür lohnt es sich normalerweise nicht. Also da müsste ich ja schon was ganz Besonderes geboten kriegen, dass es sich lohnt, dass der Spieler die Karten zeichnet. Und wenn man sowas haben will, dann gerne hier so mit aufdecken oder wegmachen oder was auch geht. Wenn man nur will, dass die Spieler die unmittelbare Umgebung sehen, dann macht man halt so ein Loch rein und verschiebt das Loch mit oder so. Ja, richtig, das kann man alles machen. Ich habe einen Warhammer-Abenteuer gemacht im Skavenbau. Ja, da war es allerdings ein DSA-Dungeon und DSA-Dungeon ist quasi aus dem Computerspiel geklaut. Das war ein Warhammer 2. Edition Dungeon. Ich meinte jetzt diesen, war das nicht dieser Dungeon mit DSA, dieser quasi, was hätte ein Labyrinth sein sollen, aber wo es nur genau einen Weg gab und alle Wege nach 3 Metern geendet haben? Das hat sich mit aufdeckenden Blättern gemacht. Ja, das hat dir DSA quasi schon abgenommen. Da gab es nur einen Weg durch. Das war das Schlauchlevel aus Dragon Age 2. Richtig. Genau. Genau, also sowas kann man machen, aber ja, also dann würde ich es aber eher so realisieren, geht deutlich zeitsparender. Richtig. Grundrisszeichnung, also wahrscheinlich hatten wir damals beim Haus zum Beispiel bei Warhammer. Okay, war nicht die ganze Grundrisszeichnung. Ja. Also Blaupausen, richtig. Kann ja auch von Raumschiffen sein. Ist schon cool. Also, was mir Spaß macht im Rollenspiel sind Karten. Mhm. Ich brauche eine Karte, die mir sagt, wo ich bin. Und wo ist die Stadt, in der ich mich befinde? Oder wo ist das Haus in der Stadt? Ja. Oder wo ist der Berg? Also ich muss das alles irgendwie in meinem Kopf verorten können. Und dafür brauche ich eine Karte. Ja, stimmt. Ich habe auch, glaube ich, für Warhammer, für das Amt auch gleich eine Karte gemacht. Was wo ungefähr ist. Richtig. Weil das war nämlich, das gab es, glaube ich, nicht mal. Es gab so eine ganz kleine, genau, wieder DIN A17 oder so, im Briefmarkenformat. Genau, und außerdem waren da aber auch nur alle wichtigen Orte waren drauf, das ist ja schon gut, aber es waren halt, zum Beispiel gab es ja einzelne Stände auf dem Marktplatz, ne? Da war halt auch sowas ein, damit man überhaupt dran denkt, dass die da stehen. Weil die sind auch nur einmal irgendwo erwähnt. Richtig. Und sonst macht aber einen guten Teil der Stimmung aus, dass sie da rumstehen. Weil ich hatte damals zwei Karten. Ich hatte einmal eine Karte von der alten Welt, also von der Warhammer alten Welt, aus meinem Zwergarmee-Buch. Und ich hatte, der Vater von meinem Kumpel hatte irgendwie so einen, auf der Arbeit, so einen Riesendrucker. Und dann hat er mir damals diese DIN A0 Aventurienkarte in schwarz-weiß kopiert. Ja. Yeah. Und ich glaube aber auch aus vier großen Einzelblättern, die ich dann zusammengeklebt hatte. Ja. Und die hingen eine Weile bei mir in meinem Kinderzimmer. Und ich hatte mir die Karte angeguckt. Was ist das für eine scheiß Karte? Das ist ja überhaupt nicht politisch. Also habe ich angefangen, die einzelnen Werke mir anzugucken. Wo ist denn Nostria? Wo ist Andergast? Wo ist Havanna? Dann sind mir aufgefallen, dass die Grenzverläufe in den Publikationen abweichend sind. Lass erstmal das DSA-Regeltelefon angucken. Das DSA-Regeltelefon habe ich ein paar Mal angeguckt. Da ging es aber mehr um Gewichte und andere Regelfragen. Sehr schön. Ich fand das cool. Auf jeden Fall hatte ich dann die politischen Karten eingezeichnet, bis mir aufgefallen ist, dass doch doch noch relativ nicht politisch erschlossen ist. Okay. Man muss ja wissen, wo man steht. Ja, aber so mit Karten spielen, das macht auf jeden Fall Spaß. ganz ohne Frage. So, was haben wir noch? Helfen NSC-Charakterporträts dem Spiel? Ja, eindeutig. Ja. Also es hat noch einige mir, ich hatte irgendwann mal gelesen, wenn sie es haben, dass sie NSC-Porträts aus dem Spiel haben, dann machen sie es, dass sie es also aus dem Abenteuer ausdrucken, dann haben sie ihren Spielleiterschirm und während sie dann quasi die Szene spielen, haben sie dann so einen Tesafilm und kleben ihn halt von außen an den Spielleiterschirm. Das halt gerade klar ist. Das ist natürlich böse, weil Spielleiterschirm ist böse. Ja, Spielleiterschirm ist böse, aber so ein Zettel, wo drauf steht, wer ich gerade bin. Genau, also ich habe das bei Dungeons & Dragons so gemacht, ich habe auf der Rückseite geschrieben den Namen und dann nochmal so drei Stichworte dazu. Ne? Dass, wenn ich das Bild zeige, dass ich gleich hinten drauf sehe, dass ich zum Beispiel ändere, wenn ich dem irgendeinen Akzent gegeben habe, dass ich ihn auch beibehalte, wenn ich ihn beim drei Amtlichen widerspreche. Richtig. Oder dass ich ihn besonders hell, ne? Dass irgendwelche Merkmale, die ich ihm gegeben habe. Ich hatte es, glaube ich, benutzt, als wir die Gerichtsverhandlung hatten, bei den Zwergen. Da war halt ein Ältestenrat, der war, ich glaube, 7, 8 Zwerge. Und da hatte ich mir halt einzelne Porträts von so einer Avatarseite auf einen DIN A4-Zettel gemacht, dann daneben geschrieben, wer ist. Und je nachdem, als wäre ich gerade gesprochen habe, habe ich dann quasi den Finger drauf gehalten. Ja. Dass klar war, wer ich jetzt gerade bin. Genau, das ist gerade so einfach. Gut. So, vom Wert selbstgezeichneter SC-Porträts. Ja, also es gibt Leute, die können das zeichnen, ich gehöre nicht dazu. Also früher bei DSA war es ja der Klassiker, dass da dieses kleine Briefmarkenfeld war. Dann hat man irgendwie da in einer großen Pause drin rumgemalt. Das finde ich durchaus immer noch cool, wenn man halt irgendein Bild sucht und das da halt reinklebt. Kann man machen. Also wir haben das ja damals reingemalt, aber es sah halt sehr ähnlich aus. Ich habe mir da durchaus Mühe gegeben. Ja, okay. Also ich habe mir bestimmt auch Mühe gegeben, aber ich gebe zu, Zeichnen ist nicht so meine Stärke. Auf jeden Fall nicht Gesichter zeichnen. Das ist noch weniger meine Stärke. Richtig. Aber wenn ich hier mal irgendwo so einen alten Charakterbogen finde, wo wir total enthusiastisch sind. Ich könnte noch alte He-Man-Bilder mitbringen. Da war ich auch so enthusiastisch. Ich habe vor einigen als Kind auch so eine Phase gehabt, wo ich Leuchtstifte gesammelt habe, Neonstifte. Damit Bilder gemalt. Ja. Also, wenn man es kann, hat sicherlich was. Ey, vielleicht geht es auch darum, es gibt jetzt auch, das war neulich irgendwo ein Bericht im Rollenspielblog Roll, dass es auch Leute gibt, die sich halt anbieten, für Leute Charakterporträts zu malen oder solche Geschichten. Ja, gut, kannst du ja auf jeder Con auch, dann kannst du zu deinem Lieblingskünstler oder wer auch immer gerade da ist, hingehen, drückst ihm 10, 20 oder auch 50 Euro in die Hand und er zeichnet dir das in 5 Minuten, einer Stunde oder auch 5 Stunden. Du kannst dich wieder Sonderwünsche äußern. Also ich brauche es nicht. Auf der anderen Seite finde ich gut, wenn die SCs schon Bilder von sich haben. Also ich habe durchaus Runden, wo das sozusagen Pflicht ist, wo man sich dann halt irgendwo was raussucht, weil es halt ein visueller Eindruck, also die Beschreibung des Charakters im Rollenspiel ist ja quasi etwas, was quasi sich nie jemand merkt. Richtig. Ganz selten wichtig ist und ein Bild würde viel mehr beschreiben und auch viel mehr sagen. Zwei Sachen. Zum einen, der übernächste Punkt ist ja Pappaufsteller bzw. Miniaturen, ja. Die das auch abdecken, dass quasi man sieht die Figur und hat die Vorstellung, wie sieht der ungefähr aus. Genau. Das habe ich ja bei Warhammer 3, habe ich ja schon die Pappaufsteller, oder in jedem anderen System habe ich halt eine Figur oder Miniatur. Ja, wobei halt die Miniatur sich ja schon vom Charakter unterscheiden kann. Das kann ja auch eine abstrakte Figur im Gesicht sein. Ich versuche zwar natürlich auch eine passende Figur zu haben, aber ich meine, ich habe schon 300, 500 Figuren und trotzdem habe ich nicht immer die. Also ich nehme ja nicht die Figur, mache danach den Charakter, sondern mache einen Charakter und suche danach die Figur aus. Das heißt, es gibt immer das Problem, dass es natürlich nicht die Figur gibt, außer, achso, gibt dann natürlich neuerdings dieses super Programm. Aber mit dem 3D-Drucker, der dir dann nach deinen Gewünschen mit Haltung und Ausrüstung. Jawohl. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab neulich auch irgendwo, da ging es was darum, dass du, wenn du eine Person beschreibst im Rollenspiel, musst du dich oder solltest du dich auf 3 Eigenschaften beschränken. Mhm. Und bei Warhammer 40.000 hatte ich ja das so gemacht mit, es gibt ja diese Deminas, also quasi die Eigenschaft des Charakters, ist er zurückhaltend, ist er abenteuerlustig oder sonst was. Ja. Und deshalb lasse ich euch ja vorstellen mit Name, Demina und Charakterklasse. Das sind so die 3 Punkte. So, im Prinzip ist es Bauer sucht Frau. Oh, ich sage der Leron, der hilfreiche Koch, aber Koch ist gar nicht meine, ich bin ja nicht bei DSA, ich spiele gar keinen Koch, sondern ich bin natürlich Scharfschütze. Muss ich mal demnächst mit anfügen. Waffenspezialist. Aber genau darum geht's. Und deshalb, wenn da Inka Brause rumläuft und da kommt wieder der nächste Mutant, wo du schon wieder vergessen hast, wer das ist, dann sagt sie halt hier, das ist der joviale Milchbauer. Ja. Jochen, der joviale Milchbauer. Zum Beispiel bei Gotri hast du halt auch mal dieses wiederkehrende Motiv mit den Haaren, die halt eben nicht zum Iro sind, sondern halt gescheitelt sind auf das Barett. Genau, das sind halt so ein wiederkehrendes Element. Und bei Romanen gibt es einmal den ersten Tipp irgendwie, verpasst den Typen einen Hut mit einer komischen Feder. Mhm. Also verpasst jedem Charakter eine komische Eigenschaft. Und hatte jetzt gerade wieder den 5. Zwerge-Roman durchgelesen. Und da gibt es auch, pro Charakter gibt es so 1-2 Eigenschaften und die werden jedes Mal wieder angezählt, wenn er auftritt. Ja. Damit du ihn sofort wieder freie kriegst. Okay. Genau, also jedenfalls, ein Vorschlag war noch, man kann natürlich einen Charakter auch beschreiben, nicht durch sein Aussehen, sondern indem man halt beschreibt, ihr habt ihn kennengelernt als, was weiß ich, hat immer einsam an der Reling gestanden und mit sich selbst gewürfelt oder vor sich hingemurmelt oder so. Also das war halt was so in der Richtung beschreibt. Richtig. Oder hat immer von seiner Familie gesprochen. Muss ja nicht immer nur aussehen sein. So, und generell Pappaufsteller, Miniaturen ist halt für. Es gibt natürlich auch Rollenspieler, die sind Taktiker. Und die wollen nicht nur beschrieben haben, wo das Viech ist, sondern die wollen eine Battlemap, die wollen wissen, wie viel sie sich bewegen können, die wollen ihre Angriffsaktionen haben, die wollen ihren Miniskirmes spielen. Und dafür. Du beschreibst einen Teil meines Profils, ja. Richtig, und dafür brauche ich halt eine Miniatur. Genau, also ich finde, man kann auch was ohne Miniatur machen, aber es wird halt dann nervig, wenn es halt unübersichtlich ist, also egal, ob es der Schauplatz ist oder ob es halt viele Kampfbeteiligte sind, wo man immer fragen muss, ja, kann ich das machen, kann ich das machen? Und dann hat man das früher mal so gehabt, ja, nein. Also ja. Willkürentscheidung, richtig, ist immer doof. Oder wenn es eine Battle Map kann ich dir einfach sagen, wenn ich das... ich kann das zwar nicht so machen, wie ich es gedacht habe, aber wenn ich jetzt renne und dafür einen Malus von -2 in Kauf nehme, kann ich aber noch und muss dafür aber, und das ist total super. Richtig. Weil es kein Ja und Nein gibt. Man spielt ja nicht HeroQuest mit, ich habe 2 6er gewürfelt und darf jetzt nur 6 Felder gehen. Sondern der Spieler kann immer noch entscheiden mit hier, ich sprinte jetzt waghalsig und dann sage ich, gut, mach eine Akrobatikprobe. Ja. Wenn ich es nicht packe, packst du dich auf die Fresse. Zum Beispiel. Es gibt auf jeden Fall einen Rahmen. Genau. So. Und klar, es kann manchmal unkompliziert, manchmal kommt, also ich muss nicht jeden Tag Pathfinder spielen, mir reicht auch Dungeons Lair ist oft genug hin. Die haben halt andere Ansätze an Taktik. Und ich finde beides okay. Ich kann auch mal eine Runde Erzählspiel spielen, dann weiß ich aber, dass ich Erzählspiel spiele. Richtig. Ja, also ich setze mich zum Beispiel nicht in eine Pathfinder-Runde mit der Erwartung, dass ich jetzt ein Erzählspiel spiele, was andere Leute zum Teil machen. Ja, also ich vor allem schwierig finde ich es halt bei Spielen, zum Beispiel, keine Ahnung, Shadowrun oder so mit Reichweite von einer Handgranate oder irgendwelchen anderen Sachen mit, ich weiß doch nie genau, wer wo ist und welche Reichweite zu reden hat. Ja, genau, das kann ja grundsätzlich sein. Also wenn die Regeln so eine gewisse Miniaturunterstützung haben oder wenn sie schon Taktik bieten, dann ist eine Miniaturunterstützung meistens nicht schlecht. Es müssen ja keine Miniaturen sein. Es kann ja so abstrakt sein wie Warhammer oder Star Wars, aber zumindest sind es Regeln für... Richtig. Miniaturen bzw. Battle Maps. Jo. Gut, dann haben wir noch Handouts. Wozu Handouts? Da würde ich am liebsten auf die Dropcast-Folge verweisen. Ja, das Glück, ich habe sowieso geplant, für diesen Karneval eine Art Podcast-Übersicht zu machen. Das heißt, weil es so viele Podcasts gibt, die mit diesen Themen, die ich schon mal aufgegriffen habe, wollte ich so eine kleine Liste machen, mit wer wann wo was gesagt hat. Da wird also dieser Dropcast auch dabei sein. Die Zusammenfassung des Dropcasts ist es, Handouts sind super, aber sie sollten auch immer irgendeinen Hinweis oder eine Information für das Abenteuer enthalten. Spielrelevanz haben. Richtig. Genau. Und mein Tipp ist noch... Welche Relevanz hat nochmal das Warhammer 40k MRE? Das schmeckt. Das schmeckt. Das war ja kein... Das war ja, also ich meine jetzt so Text-Handouts oder so. Ja. Wenn du da drin einen Hinweis versteckt hast, versteck ihn noch an mindestens zwei anderen Stellen im Handout. Ja, ich möchte das mal anders formulieren. Man sollte immer... bei irgendwelchen Detektivsachen, in die Richtung gehen ja Hinweise, ja, immer mit einem Netz arbeiten und nicht mit einer Kette. Das heißt, wenn ich quasi eine Information brauche, um dann weiterzukommen, dann ist klar, dass die Kette irgendwann irgendwo reißen wird. Dann geht es nicht weiter. Richtig. Wenn ich aber mit einem Netz arbeite, das heißt entweder über mehrere Hinweise, wenn ich weiterkomme oder wenn es halt sinnvoll ist, kann man natürlich auch einen und denselben Hinweis an mehreren Stellen platzieren. Also das kann ja Sinn machen, das Richtig. Muss ja immer Sinn machen. Genau, sollte man das tunlichst auch irgendwie machen. Richtig. Und es muss aber auch nicht offensichtlich sein. Es darf auch mal ein Rätsel sein. Ich mag auch Rätsel gerne, mag auch nicht jeder gerne, aber wenn ich schon keine Karten mitzeichnen muss und dann habe ich ja Zeit, ein Rätsel zu lösen. Gut. Das mache ich auch sehr gerne. Also Handouts mag ich. Wenn es Hinweise sein sollen, reinschreiben. Wenn es einfach nur ein Fluff-Handout ist, dann ist es nur ein Fluff-Handout. Ja, also ich finde auch ein Fluff-Handout ist manchmal gut. Genau, wir waren ja ganz am Anfang bei Karten. Es gibt noch ganz tolle Ingame-Karten. Das gibt es übrigens auch bei Warhammer. Ja. Die machen auch sehr viel Stimmung. Oder bei Pathfinder in der Spielehandbüchern ist so eine, ne, dann spielst du in Varisia dagegen, dann hast du eine tolle Varisia-Karte und da sind dann Drachen und Riesen und so eingezeichnet. Das macht einfach Spaß. Here be Dragons. Das heißt nicht, dass da Drache ist, sondern halt, ne? Es ist halt einfach so stimmig, wie das Ingame halt im Mittelalter mal ausgesehen haben könnte. Ja, mit Drachen, wie was es da alles gab. Ne? Gut, Gegenstandskarten. Mag ich auch ziemlich. Mag ich auch, aber nur wichtige Gegenstände. Ja. Weil es gibt auch X und 1 Sets mit hier für deinen Rucksack und für dein Seil, richtig, und für dein Schwert. Genau. Wenn du deinen ganzen Stapel in der Hand hast. Genau, das ist unnütz. Oder das ist nicht so nützlich, hat sich bei uns auch nicht bewährt. Was man auch machen kann, ist, was weiß ich, nimmst die Karten, mischst sie einmal durch. Ja, und er hatte bei sich zack, zack, zack, aufgedeckt, fertig. Also als Beutetabelle kann man sowas mal ganz gut machen. Ja. Ne, und man könnte es auch beim Händler machen, aber das ist wieder aufwendig, weil da musst du dann vorsortieren. Also bei Warhammer 3. Edition haben wir es ja bei irgendwelchen außergewöhnlichen Gegenständen, ja, oder halt irgendwelche MacGuffins, wo halt klar ist, das ist ein Red Herring, den braucht man für die nächste Gelegenheit. Und die 3. Editionsabenteuer sind doch immer so gebaut. Bestimmte Gegenstände, die wichtig sind, die haben auch eine Gegenstandskarte abbekommen. Ja, ich war auch total erstaunt, dass mein Hammer irgendwann mal ausgetauscht wurde. Das waren ja zwei Originalkarten. Das waren zwei Originalkarten. Denn das eine war der Hammer, Cordens Hammer, aus Auge um Auge, und später war es dann der Hammer des verlorenen Clans. Die früheste Verbindung damit habe ich übrigens von Earthstone, der ersten Edition von Earthstone, oder jedenfalls der ersten deutschen, lag ja auch die Gegenstandskarten dabei. Bei Earthstone baust du ja die magischen Gegenstände auch nach und nach auf. Okay. Das hat auch einen sehr coolen Eindruck hinterlassen. Ja, und bei Pathfinder ist es mittlerweile so, dann hast du zu deinem Abenteuerfahrt noch ein Kartenset, ne, und da sind auch die wichtigsten Gegenstände drin. Das macht euch nochmal viel mehr her, als wenn du jetzt hier deinen Zauberstab, magische Geschoss, erste Stufe mit 9 Stück Ladung hast, als wenn du eine Karte dazu hast. Und dann so, ich habe einen neuen verschossen, muss ich jetzt ablegen? Ja. Also verschossen und ablegen ist auch das Stichwort für Warhammer 40k. Oh ja, Munitionskarten. Gab es halt, also nicht die normale Munition, von der hat man ja in der Regel genug dabei, sondern halt irgendwelche Spezialmunition. Ja. Und die gab es halt auch schon. Stimmt, das hast du, ja. Die gab es im Regelwerk, und dann habe ich einfach gemacht, ich habe ein Bild von einer Patrone genommen, von einem amerikanischen Munitionsversandsdienst. Damit halt die Patrone anders aussieht, dann kurz den Regeltext kopiert, ja, aus der PDF. Und darunter einfach 5 Kringel gemacht, mit das sind 5 Schuss, und die kannst du abstreichen. Ja. Genau, bei Pathfinder. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich jemand schreibe, hier, du hast 5 Schuss panzerberechnende Munition und dann schreibt er sich das irgendwo auf und vergisst es morgen wieder. Ich meine, das ist einfach, das eigentlich das zu machen wie bei Dungeon Slayers, bei normaler Munition, du hast genug davon. Das kann man auch machen. Das kann aber natürlich bei Sachen wie diesem Rückzugsabenteuer, wo es ja auch durchaus hätte sein können, dass die Munition ausgeht, kann das natürlich interessant sein, sie zu haben. Genau, es gibt für Pathfinder unter anderem so auch Ausdrucke, wo du halt wirklich einzelne Pfeile und Bolzen hast, wobei ich das dann auch eher dazu tendieren würde, eher nur mit den Plus-Sachen zu machen, also mit den besonderen Sachen. Richtig. Ja. Gut. Charaktererschaffung mittels Bildern. Als Beispiel Everway genommen. Sagt mir gar nichts. Ist ein Spiel von Wizards of the Coast, was komplett auf Karten basiert. Das haben sie dann eingestellt, weil sie gesagt haben, wir machen kein Rollenspiel mehr und einen Monat später haben sie den D&D gekauft. Also TSR gekauft. Ja, also ist seinerzeit voraus gewesen vielleicht. Ist quasi eine gute Version von dem Engel-Ding. Naja, ich meine, es ist so, den meisten Rollenspielbüchern habe ich Charakterklassen und da ist ein Bild von der Charakterklasse. Mhm. Und oft ist es ja so, der Spieler sieht das Bild und denkt, jo, das will ich. Okay, das ging mir wahrscheinlich vor 20 Jahren, ja, wohl mehr, auch so. Dass man von Bildern geflasht und sagt, das will ich mittlerweile. Spielst du, was da kommt? Ja, nee. Aber Bilder sind da interessanterweise nicht mein Hauptentscheidungsaspekt. Ja. Obwohl doch bei Warhammer 40k hat mich zum Beispiel das Bild dieser Halbling mit Scharfschützengewehr auch ziemlich scharf gemacht. Ich habe auch gedacht, oh, geil. Das muss man mal spielen. Du bist im unbarmherzigsten Universum, wo geht. Und als Mensch. Aber ich habe ein Scharfschützengewehr. Als Mensch mit einem Lasergewehr bist du schon das unterste an Kampfkraft. Und dann nimmst du einfach mal einen Halbling. Ja. Mit Scharfschützengewehr. Merke, Mensch halb so groß, Gewehr doppelt so groß. Richtig. Macht Krapeng. Ja, nee, das Bild sieht total gut aus. Das müsste ich eigentlich auch mal verlinken. Also da habe ich tatsächlich mal den Effekt gehabt, so. Das Bild sieht so gut aus, dass da habe ich Lust drauf zu spielen. Welches war denn das? Der, wo an so einer Hauswand war? Nee, ich meine, der war in einer. Nein, bin ich mir nicht ganz sicher. Das war der, hatte, also das war das so eine das Bild. Das war der mit dem Tuch hier. Okay. Ja, können wir noch raussuchen. Kopftücher sind auch wichtig. Ja. Also es gibt auch teilweise Halblingsbilder, wo die halt so Gamaschen tragen, die man eigentlich normalerweise über Stiefel trägt. Mhm. Aber die haben halt nur diesen Stoffüberzug über den Unterschenkel und dann so quasi der Stoffüberzug, der noch unter ihrer Sohle dann geht. Ja. Wobei, also ich muss sagen, müssen wir schauen, Weltraum-Halblinge bei Warhammer 40k spalten auch die Spielergemeinschaft. Die sagen, in meinem Warhammer 40k gibt es keine Weltraum-Halblinge. Wo dann das Gegenargument kommt, ja, aber Weltraumelfen und Weltraumorks, die machen schon komplett Sinn. Ja, es ist halt Warhammer 40k, ne? Also es ist halt auch ordentlicher Schuss Fantasy drin. Richtig. Finde ich schon okay. Muss man mitleben. So, mach's selbst. Ich lese einmal vor. Eigene Charakterbögen, Übersichten, SL-Schirme, Talentkarten, Zauberbücher oder Handouts, Tipps für die Erstellung, Präsentation eigener Werke, auf was würdest du nicht verzichten wollen, Aufgabe für SL oder auch mal für Spieler. Eigene Charakterbögen. Habe ich selber noch nie gebaut, aber für Warhammer und für Warhammer 40k gab es halt auch irgendwelche fangemachten Bögen, die so ein bisschen besser waren. Zum Beispiel für Warhammer 3. Edition. Ich habe ja die offiziellen benutzt, weil ich X-Blöcke hatte. Es gab auch welche, die haben welche gemacht. Zum Beispiel, wenn du in deinen Charaktereigenschaften die 3 hast, dann halt klar ist, das sind die 3 blauen Würfel. Oder die Fertigkeiten waren gleich so gelbe Kästchen, damit du weißt, das sind gelbe Würfel, die du benutzt. Also wo sich die Leute ein bisschen Gedanken gemacht haben, um das Ganze irgendwie zugänglicher zu machen. Das kenne ich unter anderem für Pathfinder natürlich auch. Gibt es auch Fanbögen, auch zum Computer ausführen und so. Die sind auch teilweise richtig hochwertig toll. Gibt es auch für jede Klasse einen eigenen Bogen. Kenne ich noch die Geschichte, jemand hat auf CD diese ganzen Charakterbögen gebarmt gekriegt, ist zum Comic-Shop gegangen und hat gesagt, einmal ausdrucken bitte. Da muss er da irgendwie 50 Euro berappen, weil er halt jede Klasse einmal drauf war mit allen Bögen. Der hat irgendwie gesagt, von jedem Bogen 10 oder so. Dann waren das da mal, weiß ich nicht, 1000 Drucke oder so. Sehr gut. Also zum Beispiel von hier 40k Rollenspiel, also Only War, Da ist ja auch ein Charakterbogen, ich glaube, hinten im Regelbuch drin und den kannst du auch kostenlos runterladen, aber das ist auch wieder so eine Vollfarbgeschichte. Ja. Und dann haben auch Fans davon auch eine printer-friendly Version gemacht. Ja. Ja, also Fans ist dann mal Verlass. Also ich habe auch noch keinen selber gemacht, aber ich nutze auch gern selbstgemachte. So, gut. Dann Übersichten und SL-Schirme. Finde ich auch gut. Zum Beispiel jetzt für Only War hast du ja gesehen, wir haben dieses DIN A4-Blatt, was auch Fan gemacht ist, aber so ein Mini-SL-Schirm für jeden Spieler ist. Ja, also SL-Schirme finde ich an sich kacke, aber ich finde das, was draufsteht, kann natürlich manchmal nützlich sein. Kann ich also als Blatt neben mir liegen haben. Richtig. Und auch für die Spieler, wenn es so Sachen geht, wie hier ist die Liste an Aktionen, die du durchführen kannst. Das sind die Werte, bei denen deine Waffe versagt. Das sind die Reichweiten und das sind so die gängigsten Waffeneigenschaften. Als ich Star Wars vorbereitet habe, war auch das Erste, also die ganzen Tabellen rauskopieren. Einmal für mich und dann auch einmal gleich für die Spieler so als Handout rausgeben, damit die wissen, aha, ich mache einen Crit oder ich habe drei Vorteilswürfel, was kann ich damit eigentlich machen? Richtig. Und Warhammer 3. Edition zum Beispiel für Zauberer oder für Magier, zum Beispiel Macht kanalisieren, ist halt so eine eigene Aktionskarte. Ja. Also waren schon die meisten Regeln drauf. Also es gab wirklich wenig Sachen, die nicht extra nochmal auf eine Karte gedruckt werden. Da macht das auch Sinn, weil es ja immer Teilregeln mit drauf sind, ja. So, Talentkarten, Zauberbücher. Ja. Ich hatte, für Warhammer hatte ich einige Ausrüstungskarten selber gebaut. Aber Talentkarten selber bauen hatte ich jetzt nicht so die Motivation. Ja, du hast mir auch mal irgendwann eine Schlangenkarte selber gebaut. Richtig, eine Aktionskarte. Ja, genau. Aktionskarte war das dann. Genau. Und damals für den Abenteuerwettbewerb für Piraten so Aktionskarten, die man auf dem Schiff machen kann. Mhm. So mit den Kanonen schießen oder aus dem Ausguck gucken. Ja, genau, ich würde mal sagen Talentkarten. Achso, es geht aber um selbstgemachte Talentkarten. Ja, also Pathfinder-Leute sind da auch erfreulich aktiv, um da irgendwelche Karten zu machen. Nicht unbedingt von Talenten, aber von, was war denn das? Muss ich überlegen. Die Zustandskarten gab es als Fanmade, denn die sind sehr nützlich. Genau, und für Dungeon Slayers gibt es auch eine extrem aktive Community, da hast du auch Zauberkarten, super. Ne? Kannst du deine 5 Zauber, die kannst du rausnehmen und wenn du einen neuen lernst, guckst du nach aus dem Stapel. Oder wenn du halt mal schnell einen NSC-Magier hast und jetzt so, oh, was kann der, das. Weil die Zauber jedes Mal nachschlagen ist auch nervig, also da gibt es, kenne ich auch genug Leute, die das halt auch immer dabei haben, das ist immer sehr cool. Ja, Handouts selber machen. Das ist mein Thema. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir noch eine Stunde. Ja, du bist ja ein echter Fan davon, Hans. Ich bin ein echter Fan davon. Steigert auch, wenn ich immer motiviert bin, irgendwas zu machen. Also nächster Punkt wäre Tipps für die Erstellung. Und da würde ich, weiß nicht, schaut auf den Söhne Sigmas Blog, wo ich Sachen drin geschrieben habe zu Glorians Bastelstube. Und Sachen, die ich früher gemacht habe, habe ich halt auf 4 Zwerge und ein Hund veröffentlicht. Auch teilweise so mit so ein paar Bildern, mit so ein bisschen Making-of und was brauchte man, was hat man gemacht. Und es gibt auch ganz viele andere Blogs und Seiten, die halt erklären, wie man Papier vergilbt, wie man alte Schrift benutzt und solche Sachen. Genau, aber wollen wir nicht vergessen, Ingame-Relevanz. Ja, dann würde ich fast weitergehen zu Präsentation eigener Werke. Da habe ich dann versucht, mal aufzuschreiben, was mir alles eingefallen ist, was ich schon gebaut habe. Und die Liste wurde länger und länger. Also für Warhammer 3. Edition habe ich einmal Ingame-Briefe gebaut. Das waren zum einen Übersetzungen von Briefen, die es noch nicht in Deutsch gab. Also aus dem englischen Abenteuer. Oder aber zusätzliche Briefe, die im Abenteuer beschrieben waren, also zwei Zeilen, sie finden einen Brief von seiner Verlobten. Das sind immer die Sachen, die Johanna findet und dann einfach mal überliest, nicht vorliest und dann sagt, ah, war zu viel, ist eh nicht interessant. Ich habe schon durchgeguckt, ob da was Wichtiges dabei war. Oh Mann. Ja, aber wir haben ja zum Beispiel diesen Adelsbrief, den ich auch immer noch, Adelsbrief, also unseren Empfehlungsschreiben, genau, das hole ich auch gerne ab und zu mal hervor. Richtig. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, Dokumente, Briefe, dann Trinken, das ich ja gemacht hatte, dass ich den bretonischen Schaumwein gebaut habe. Richtig. Auch mit Artikel bei Söhne Sigmas. Da hast du ja im Spiel die Chance gehabt, ihm das wegzuschlürfen. Richtig. Hat das auch richtig Spaß gemacht. Im nächsten Abenteuer, was ich leiten will, gibt es auch wieder eine adligen Szene, wo Wein getrunken wird. Da habe ich ja noch auf dem Regal noch eine Flasche stehen. Sehr gut. Ja, trinken, Flaschen, dann in einen Siegelring, den ich gebaut hatte, aus einem 1-Euro-Ring und einem Knopf. Ja. Von der Händlergilde? Ja, überhaupt, es gibt so viel Billigschmuck. Ja? Ja. Da auf dem Flohmarkt mal 5 Ringe mitnehmen oder so und oder auch eine Kette oder irgendwas und das halt als Schmuck rausgeben, das ist auch sehr cool. Ich hatte auch noch einen Runenring gebaut, der ist allerdings noch im Karton, der wurde noch nicht übergeben. Ja. Da habe ich auch hier bei, ich glaube bei Woolworths war das, nee, ich war unten bei Kick, hier direkt nebenan drin und da haben sie auch lauter Modeschmuck. Und dann habe ich halt einen Dremel genommen und da einfach eine Zwergenrune reingefräst und die ist dann mit Goldstift ausgemalt. Ja. Und schon haben sie eine Rune mit Gold. Ich bin auch neulich hier beim Teddy lang gegangen, um da ein Getränk zu kaufen. Und da kannst du auch irgendwelche Billigplünder für, wenn es hochkommt, 50 Cent. Da kannst du natürlich auch mal für. Solltest nur nicht damit rumlaufen, da ist meistens Nickel oder so ein Kackes drin. Und das habe ich noch nicht vor, damit rumzulaufen. Ja, dann hatte ich noch die Bartklammer gebaut. Ja, stimmt. Mit eingefräster Rune. Hätte ich gut gebrauchen können mit Leute. Richtig. dann das kleine Felsstück vom Skaven. Ja, stimmt. Das war irgendwie so ein Teppichrest. Dann Runenzeichnungen, die ich auf den Hinweiskarten hatte, mit denen man dann im Archiv nachgucken konnte, was es bedeutet. Torgrün, Klammer auf, Klammer zu. Richtig. Dann die Zwergfibel. Das ist quasi die Mini-Handout-Sammlung. Mit Sprüchen und auch mit Zwergenruhen und Begriffen, um halt so den Spielern was an die Hand zu geben, damit sie quasi selber besser eintauchen können. Ja, das ist wirklich cool. Also so, und das Gleiche habe ich ja jetzt quasi für Warhammer 40k gemacht, mit meiner Sammlung an 80er-Jahre-Actionfilm-Zitaten. Was erstaunlich, also erschreckend gut angekommen ist. Einige Leute haben nur noch mit Rambo-Zitaten gesprochen. Ja, man konnte sie auch leicht abwandeln. Ich meine, er war mit offenem Panzer, das regnet von oben herein. Richtig. Konnte man gleich in den Granatenregen anpassen. Ein bescheuertes Konzept. Ein bescheuertes Konzept, genau. Gut, dann die Bierkrüge, die wir jetzt neu haben, mit den Zwergenbrunnen. Habe ich noch gar keine Bilder online gestellt. Dann das, was ich jetzt gekauft hatte bei Amazon, gab es Altdorfer Bier. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Müssen wir halt trinken, solange Altdorf noch steht. Ja. So, dann so und bei 40k ging es natürlich richtig mit mir durch. Da habe ich Erkennungsmarken gebaut. Am Anfang hatte ich die Idee, auch mit Stanzbuchstaben und die Sachen reinzustanzen. Der erste Prototyp sah schrecklich aus. Kumpel von mir hätte das dann auch in einer Werkstatt, in der Uni-Werkstatt an der TU Braunschweig gemacht. Ja. Aber dann ist mir halt aufgefallen, ich nehme einfach, es gibt diese durchsichtigen Klebefolien, die ein bisschen teuer sind. Ich glaube, die kosten 70 Cent das Stück oder so. Die habe ich durch meinen Laserdrucker gejagt. Da habe ich dann diese A-Team Army-Schrift genommen und dann quasi das auf die Aufkleber gedruckt. Dann ausgeschnitten und auf die Erkennungsmarken geklebt. Mhm. Sieht super aus. Wenn einer von euch stirbt, kann er es abreißen und ich kann was anderes draufkleben. So, diese zwei Erkennungsmarken kosten unbedruckt mit Schnur und Gummischutz drumherum 2,60 Euro oder sowas. Ja. Und, also zum einen, dass ihr euren eigenen Namen merkt, zum anderen guckt ihr da andauernd drauf, wenn ihr nicht mehr wisst, in welchem Regiment ihr seid. Und weil, Zypriotische. Richtig. Zyprianische. Ja, macht nichts. 5. Sizilianer. Ich bin Zypriotisch. Du bist Zypriotisch. Du musst mir immer noch mal erklären, wo das Kura hier herkommt. Ah, das ist die erste Folge Band of Brothers. Also. Der Trainingshügel. Auf jeden Fall, genau. Und dann bei Only War geht es ja darum, man bekommt immer noch einen Comrade an die Seite. Das heißt, seinen eigenen NSC. Ja. Und den kann man auf dem Charakterbogen eintragen. Da wusste ich auch, das wird er eh vergessen. Also habe ich dann auf die zweite Marke den Namen vom Kameraden geklebt. Und wenn der stirbt, kommt er halt auf den Rest in Peace Stapel. Genau, ich glaube, hinten noch sein Motto oder so. Ne? Richtig, da hatte ich noch eine Liste genommen an imperialen Gedenken des Tages. Die gab es beim Lexikanum. Ja, cool. Ja, dann Losticks, also sprich Zigaretten. Ja. Immer noch bedauerlich, dass es Kaugummi-Zigaretten, keine Schokoladen-Zigaretten sind, aber so hat man länger was davon. Richtig. Richtig. Und ja, wir haben es auch schon fleißig zum Taufen eingesetzt, so ist ja nicht. Richtig, mit Zigaretten kann man quasi in Kriegsgebieten alles kaufen, verkaufen. Amasek, sprich Alkohol, der zyprianische Jägermeister. Wurde noch nicht getrunken, aber schon zum Tauschen verwendet. Schon zum Tanken verwendet. Richtig, mit einheimischen Barbarenbikern kann man immer Alkohol tauschen. Ja, sehr gut. Wobei ich hatte sie eigentlich... Einer der Spieler meinte, ja, wusste ich, es wird was verkauft, es wird später benutzt als Gegenstand. Es war eigentlich nicht als Gegenstand gedacht. Also ich habe den wirklich gebastelt, damit ihr Jägermeister saufen könnt. Ja. Bloß mussten alle noch Auto fahren wahrscheinlich. Beziehungsweise die, die nicht fahren mussten, hatten keinen, sind nicht so die Alkoholtrinker. Richtig. Wäre Christoph dabei gewesen, wäre er schon... Gib mir die zweite Flasche. Nein, eigentlich war ja die Idee, es gibt ja die Szene in Predator, wo der eine immer so einen Flachmann dabei hat und er meinte, hier in dem Schluck aus der Heimat. Ah. Mhm. Deshalb zyprianischer Jägermeister. Also da nicht simulierter Wein, wie mit dem Robbie Bubble bretonischen Schaumwein, sondern ja, halt wirklich original Jägermeister, Wolfenbüttel. Ja, Meldeblöcke, wo ich halt einfach auf die Notizblöcke diesen Klebezettel gemacht habe, dass sie quasi irgendwo im Imperium hergestellt wurden. Ja, sie tatsächlich könnten original DDR-Blöcke sein. Falls es nicht sogar welche waren. Nein, original DDR-Blöcke sehen anders aus. Da ist das Papier noch komischer. Okay. Ja, Munitionskarten hatten wir angesprochen. Dann Namensschilder oder Namensaufkleber, die ich auf die Aldi-Etiketten geklebt habe, die man sich dann auf die Brust kleben kann. Ach so, ja, richtig. Also bei Walmart mal ja die Tischaufsteller, damit jeder weiß, wie jeder andere heißt. Und aber die Idee war dann jetzt quasi wie aus einem Seminar, dass man halt so einen Klebezettel hat auf der Brust. Du hast ja, ich weiß, ist das nicht bei Bundeswehr auch so, dass du hier drüber deinen Namen... Ja, hast, auf der linken Brust. Deshalb habe ich ja gesagt, klebst sie nicht auf die... auf die Mitte deines Körpers, sondern... Ich darf nicht auf meinen Ad kleben. Nee. Namensschilder. Wobei inzwischen haben wir die Namen aber auch schon relativ gut drin. Ja. Aber so ein Namensschild ist niemals verkehrt. In so einer Gruppe duzt man sich auch häufig einfach, ne? Das kommt dann auch noch dazu. Ey, du. Ja, dann, was ich noch gebaut hatte, waren jetzt diese Befehlsbögen für das Abenteuer. Und zwar in einem, also quasi dieser Bogen, wo drauf steht, primäres Einsatzziel, sekundäres Einsatzziel. Das ist ja geil, ja. Also eigentlich, es gibt ein späteres Abenteuer, das heißt Final Testament. Und da ist man in einem zweiten Akt des Abenteuers, macht man, glaube ich, 9 oder 10 verschiedene kleine Aufträge hintereinander. Und davon sind die. Da steht halt jedes Mal primäres, sekundäres, tertiäres Ziel, Hauptbefehl und was zu tun ist und wie man sich zurückziehen soll. Ja. Und die gibt's halt... Die gab es halt in einem Abenteuer und FFG hat die danach auch nochmal zum Download angeboten. Nur eine PDF-Datei mit den Dingern in hochauflösender Version. Ja. Ja, und da habe ich halt einfach das Bild genommen, den Text rausgeschmissen und da dann quasi das als Hintergrundbild in eine Word-Datei eingefügt, dann die Seitenränder eingestellt und dann den Text reingeschrieben. Nee, das ist auf jeden Fall geil. Das wird sich auch, denke ich, beim nächsten Mal zeigen, wenn wir nämlich dann quasi den Auftrag nicht direkt gekriegt haben, sondern dabei sind, um zu mal... Was haben wir das letzte Mal gemacht? Warum waren wir hier? Richtig. Ach. Wieso laufen wir durch einen Dschungel und wer ist der Mann da vorne? Genau, also das wird sich sicherlich nochmal auszahlen. Ich glaube, das ist auch sehr stimmungsvoll. Es passt halt in dieses Setting super rein. Richtig. Ja. Man hat quasi nochmal seinen Befehl, man weiß noch, was soll man machen, was soll man nicht machen und was kann man noch tun, wenn man gerade noch unterwegs ist. Ja. Auf jeden Fall. Was mir noch eingefallen ist, was das hier so mal nicht selber gemacht habe, aber immer selber angefertigt habe, beziehungsweise was du auch als Handouts benutzt, was quasi vorher noch gefehlt hat bei den ganzen Punkten, ist hier Geld gewesen. Geld, genau. Stimmt, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ja, also genau, bei Warhammer Fantasy habe ich natürlich mich in Unkosten gestürzt und mir die Campaign Coins gekauft aus Australien. Ja. Die auch sehr, sehr stimmig voll sind. Ich hatte auch gesehen, verschiedene in Amerika haben halt, die hatten Amboss in einer Garage und die haben halt einfach ihre Pennystücke klein gekloppt. Ja. Und dann mit dem Edding eine 1 oder 2 drauf gemalt. Das was wesentlich günstiger gekommen wäre, wenn ich einfach Euro-Stücke zermalmt hätte. Ja, es gibt auch durchaus in der Alarmszene, dass du halt zerquetschte 1-2 Pfennigstücke früher hattest. Vom Zug natürlich. Und was ich immer noch gern genommen habe, auch beim Lab, sehr nützlich, sind die 2 Pence aus England, weil die ziemlich groß sind. Mhm. Coole Kupferstücke einfach. Richtig. Ja, und ich habe tatsächlich mal gemacht für eine Kampagne, dass ich halt heute mir auf Drive-Thru halt so ein Set gekauft mit Geldstücken, ausgedruckt und ausgeschnitten. Ja, gut. Das geht auch. Aber gut, sieht natürlich nicht so cool aus wie echtes Geld. Gab es für Warhammer auch irgendwelche Vordrucke? Aus so einer zweiten Edition gab es so Bilder von verschiedenen Geldstücken. Und da gab es halt welche, die haben sie dann auch auf eine PDF-Datei kopiert. Aber warum ist das cool, wenn du halt deinen Geldbeutel hast und dann auch ordentlich Füße? Ja, ordentlich Kohle. Ich habe Kohle. Ja, und für Only War, in dem System gibt es eigentlich kein Geld, aber ich habe trotzdem Geld eingeführt. Weil, ja, stimmt, da hast du auch Geld gemacht. Und da hatte jemand bei im Dark Reign, das ist ja dieses 40k-Forum, da hatte jemand wirklich schöne Bilder gemacht von imperialen Thronen. Ja. Das ist ja die Währung. Und die habe ich ja ausgedruckt. Da war auch viel schwarz auf den Geldscheinen. Das ging auf die Patrone. Mhm. Aber schönes Geld ausgedruckt, dann bei Staples den ganzen Spaß geschnitten an so einem großen Schneidebrett. Und ja, das heißt, wenn... Ja, du bist ja derjenige, der quasi die Dinger mit reinnimmt, die dann schneidet und wieder rausgeht. Ich habe eine Cola gekauft. Und eine Cola gekauft. Ich habe eine Cola gekauft, mit denen ich quasi meine Benutzung des Schneidebrettes... Die Schneidebretter sind verhunzt. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil da stehen ja viele dran, ja. Also die sind... Also mit den meisten ging gar nichts mehr. Okay. So ein Schneidbrett ist auch gar nicht so teuer, meine ich. Doch. Okay, die großen halt. Die guten sind teuer. Die guten sind so bei 40, 50 Euro. Wenn ich zu Staples gehe, dann bleibe ich mal so einen Kopierer für 6 Stunden und geht dann wieder. Es ist immer gut, dass die 2 haben. Auf jeden Fall Geld. Geld ist halt nützlich. Was ich, als wir klein waren, hatten wir da das Spiel Hotel. Da hat es ja auch deine schicken Geldscheine. Und wenn wir dann zum Beispiel nebenbei irgendwie mit Lego-Steinen Sachen gebaut haben und wir haben uns die gegenseitig quasi verkauft, um sie dann aufeinander zu schmeißen, dann haben wir halt auch das Geld von Hotel benutzt. Ja. Also früher war das ja so, dass man oder Monopoly-Geld benutzt hat, um es für irgendwelche anderen Systeme zu benutzen. Mhm. Ja, klar. Und hier hatte ich halt für Only War, habe ich das Geld von der Dark Reign-Seite benutzt. Ja, wobei wir mit den Low-Sticks ja durchaus so eine Art Ersatzwährung haben. Das finde ich zum Beispiel bei zum Beispiel Metro 2033 auch sehr geil, wo ja Patronen das Geld sind. Richtig, es gibt oder Patronen zum Verschießen und Patronen zum Handeln. Also Vorkriegspatronen sind, glaube ich, die, mit denen man Sachen kaufen kann. Und die man aber am allergrößten Notfall auch in seine Waffe laden kann. Richtig. Und genau, bei Dings gibt es ja die Bierdeckel. Fallout, genau. Weil glaub, das macht nicht ganz so viel Sinn. Bei Metro 2033 macht das auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, im Fallout waren das ja am Anfang Flaschendeckel. Nee, Kronkorken. Kronkorken, ja, genau. Und dann in späteren Teilen waren irgendwie Kronkorken überhaupt nichts mehr wert. Da meinen sie, das ist doch keine Währung. Ja. Weil ich glaube, in Fallout 1 hast du dann noch so einen umgestürzten Getränkewagen gefunden, wo so eine Kiste drin war mit. Ja, genau. Also Kronkorken ist nicht so gelungen, weil das halt komisch ist. So, warum sollte das für andere Wert haben? Warum sind die bereit, hier dafür wertvolle Tauschwaren zu geben? Genau, also... Ne? Richtig, aber Zigaretten. Bei Zigaretten ist es klar, oder bei Schokolade, halt diese ganzen Kriegsgeschichten, oder halt bei Munition ist auch äußerst nachvollziehbar so, okay, ist was wert. Gut. Ja, ich kann auch nicht mit so vielen Handouts glänzen, ich kann nur mit meiner Suppe. Ich habe ein Food Handout umgesetzt. Ja. Mit Dämoneneiern. Mit Dämoneneiern. Ja. Die man auch sich nicht entziehen konnte, weil sie mit in der Suppe waren. Natürlich. Das habe ich ja absichtlich so gemacht. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, welche Suppe ich mit Eiern löschen kann, dass es halbwegs nicht auffällt. Und das halbwegs harmoniert. Aber ich habe gemerkt, Hackfleisch harmoniert mit allem. Gut, also Befehlsbögen hatten wir. Achso, Waffenwerte hatte ich jetzt gemacht. Ich habe ja, also... Ach du je. Also fangen wir vorne an. Als Handout benutzen wir Nerfknarren. Und es kommt erstaunlich gut an, meine ich. Ja. Also es macht natürlich unheimlich viel Spaß, wo man schießt, auch tatsächlich zu schießen. Und seit ich immer den Goblin mitbringe, auf den man schießen kann, macht es noch mehr Spaß. Richtig. Obwohl die Cola-Flasche daneben, die ich abschießend geschossen habe, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch zwischendurch Spaß gemacht, mit der Stampede auf deinen Kopf zu schießen. Und du bist ja wirklich ausgewichen, weil wir haben den Dodge-Wurf nachgespielt. Genau. Also ich empfehle jedem Spielleiter, bei Systemen, wo geschossen wird, selber auch eine Waffe zu haben, um auf seine Spieler zu schießen. Klammer auf, am besten eine Nerf-Waffe. Ja, am besten eine Nerf-Waffe. Gebe ich aber, werde ich irgendwann nochmal einen längeren Artikel schreiben, wie wir dazu gekommen sind. So, und dann hatte ich ja natürlich, dass wenn bestimmte Waffen ausgegeben werden oder gefunden werden, bekommen sie dann halt die Nerf-Knarre. Ja, und dann ein, was habe ich? Granatenwerfer? Richtig. Ja. Sledgefire-Granatwerfer, der halt so ein bisschen angelehnt ist an diesen M79-Granatwerfer aus dem Vietnamkrieg. Den, der wohl auch wo heutzutage noch im Irak oder in Afghanistan im Einsatz war, weil sie damit irgendwelche Sprengfallen selber gesprengt haben, weil das Ding immer noch wahnsinnig zielgenau ist. Ja, vor allen Dingen, wenn ich mich jetzt erinnere, hier gerade an Battle of Brothers, wenn sie gerade, die haben ja auch immer so einen Mörser benutzt, um dann... Richtig. Dafür ist das Teil, um das sozusagen zu ersetzen, auch bestimmt sehr gut. Und beim Regelwerk steht ja, das Ding hat irgendwie 60 Meter Reichweite. Mhm. Der Original M79 Granatwerfer hat fast irgendwie 250, 300 Meter Reichweite mit halbwegs noch zielgenau. Gut, der hat auch eine Mindestreichweite, ab wann er scharf wird. Irgendwo bei 30 Meter oder so. Das gibt es aber Warhammer 40k nicht. Das ist quasi scharf, sobald es den Lauf verlässt. Bäm. Richtig. Also, Knarren, Waffen-Handouts. Und wenn ich euch dann die Waffe gebe, dann wollte ich nicht jetzt anfangen, so, ich gucke jetzt in mein Regelbuch und ich sage dir jetzt, er hat 60 Meter und Einzelfeuer und akkurat. Sondern ich habe den, es gibt eine Internetdatenbank, wo die ganzen Sachen aus den Regeln drin sind. So, und den Granatwerfer hatte ich auch noch angepasst in eine Zeile. Und das habe ich dann einfach auf ein Stück Papier gedruckt und dem Spieler in die Hand gedrückt. Einfach, damit es weitergeht. Genau. Ja, ist auch super. Damit man jetzt nicht anfängt, dem irgendwie... Alle auf einen Blick, genau. Dann kann ich nachgucken, da steht akkurat. Dann gucke ich auf meinen Übersichtsbogen. Akkurat heißt... Zack. Richtig. Genau, ja, das ist cool. Und auf jeden Fall auch gut, dass du kleine Anpassungen vorgenommen hast. Oder das sind ja auch nach offiziellen Regeln die Anpassungen, dass du, wenn du richtig rumschraubst, kannst du dafür einen Punkt generieren und da wieder einen hochschrauben oder sowas. Richtig, weil ich wollte halt zum Beispiel Magazingröße oder so irgendwie an die Nerfknarre anpassen. Genau. Damit es stimmig wird. Macht ja Sinn. Also ich freue mich schon, irgendjemanden mit Granaten zu beschießen. Falls es wieder die eigenen Leute sind. Richtig, da ist auch das aus... Aber wie heißt denn das Spiel? Das war jetzt ein Mod für Far Cry, was so an 80er Jahre erinnert. Und als Synchro-Sprecher haben sie den Typen aus Aliens 2 genommen, Michael Biehn. Und da sein Zitat ist irgendwie, wenn man mit einem Granatwerfer auf jemanden schießt, der platzt vor Freude. Oh, das stand auf meiner Liste drauf. Da habe ich schon darauf gewartet, das einsetzen zu können, ehrlich gesagt. Um den Granatwerfer einzusetzen. Ja, ich wollte nur das Zitat bringen, natürlich. Richtig. Das sind die 90er, du kannst nicht einfach jemanden hauen, du musst vorher noch einen coolen Spruch machen. Gut, achso, ganz wirklich als allerletzten Punkt, Audio-Handouts. Ja, bei Warhammer Fantasy eher unpassend, aber wie im Dorp-Cast-Folge damals angesprochen, bei so Sachen, die moderner sind oder Cthulhu in Neuzeit, ist natürlich ein Audio-Handout super. Ja, auch bei Warhammer kann das cool sein. Also er hatte ja als Beispiel Lab und da hatten die irgendwie so im Tempelraum irgendwie so einen komischen Gesänge oder sowas. Das kann schon auch Sinn machen eventuell. Richtig, könnte man vorbereiten. Man kann es halt nicht ein Audio-Handout im Sinne eines Aufzeichnungs, also dass man Diktiergerät findet oder so. Richtig. Das geht natürlich nur in modernen Sachen. Ne? Zum Beispiel, also es wurde auch schon NX in einem Computerspiel eingesetzt. Zum Beispiel bei Bioshock 1, da war das gang und gäbe, dass man irgendwelche Tonbandaufnahmen von Leuten gefunden hat, die sich irgendwelche komischen Sachen erzählen, wo dann quasi klar ist, wie sich die ganzen Bekloppten entwickelt haben. Ich glaube, das wurde schon eingesetzt, bevor es Computer gab, ehrlich gesagt. Ja, aber für Menschen, die nicht vorne eine 4 stehen haben, nehme ich mal aktuelle Computerspiele. Ich habe vorne keine 4 stehen. Nee. Aber dafür ist dein Handy aus einem anachronistischen Zeitalter. Mein Handy hat vorne eine 4 stehen. Mein Handy hat noch Antenne, Alter. Auf jeden Fall Audio-Handouts. Ich hatte damals eins fürs erste Abenteuer gemacht, quasi als Durchsage, also als Dauerdurchsage im Funk. Ja. Und jetzt hatte ich fürs aktuelle Abenteuer noch einen Handout gebaut, der quasi... Hast du noch nicht angehört? Sehr gut. Ja, sollte eigentlich jetzt bei der letzten Runde drankommen, aber wir haben kurz vorher aufgehört. Ah, okay. Ist halt so eine klassische Audioaufnahme von jemand, Ach so. Der irgendwie seine Erkenntnisse zusammenfasst, sagt, was er gemacht hat und quasi in der Audioaufnahme ist quasi der Hinweis auf, wo man als nächstes hingehen könnte. Ah, okay. Ja, ist, glaube ich, cool. Ich überlege immer noch, ehrlich gesagt, ob ich nicht irgendwas noch baue für die Warhammer für euch sozusagen. Irgendwie noch so was, halt so ein ja, also quasi, wenn ihr in die Nähe des letzten Raums kommt, was man da so hören könnte, bevor man ihn betritt. Aber es könnte auch ein bisschen schwierig sein, von daher bin ich mir da immer noch nicht ganz sicher, ob ich das mache. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht urheberrechtlich geschütztes Material verwendest. Ja, das wird hauptsächlich aus meiner Stimme bestehen, insofern sehe ich da richtig. Das ist original. Ja, achso, und ansonsten baue ich gerade für, also nicht ich, sondern ich darf mitbauen, und zwar für Savage Worlds, Thundered Skies, gibt es trifft man auf eine recht wichtige Person, die einem was sagt und da sie, ja, ich kann mal glaube ich sagen, wird ein Gott sein. Und der spricht natürlich nicht einfach so, sondern quasi mehrstimmig. Und da macht gerade so ein kleines Projekt, das sozusagen aufzunehmen mit mehreren Stimmen. Großer Gosayana, ja. Bist du ein Gott? Ray, das nächste Mal, wenn ich jemanden frage, Klammer auf, sagst du ja. Klammer auf, das war übrigens auch der Typ, der uns dann später von hinten da mit seinen 8 Meter plus 4, 6 und 6 explodiert. Oh. Ja, plus 1 Meter. Naja. Okay. Ja, wir haben noch, was würdest du nicht verzichten wollen? Also, ja, ich glaube, wir freuen uns an Handouts und visuellem Spiel. Richtig. Und Happa Happa. Aufgabe für SL oder doch auch mal Spiele. Also, was ich jetzt bei Orma 40k mache, ich will ja einmal Figuren haben für die Separatisten und später auch für Figuren haben für bestimmte andere Regimenter, die man trifft. Ja. Und das bin ich momentan so ein bisschen am Auslagern. Ja. Der eine baut die im übernächsten Abenteuer mit Findon, dem gleich psychotischen Halbling-Operator. Der soll mir die makkabianischen Janitscharen bauen. Da habe ich heute schon Köpfe und Figuren und Torsos bestellt. Ja. Und ich versuche mich mal an den Separatisten, damit man dann nicht, also auch mal andere Figuren hat. Ja, klar. Um die korrekt darzustellen. Cool. Ja. Also dafür kann man die auf jeden Fall einbinden. Andere Handouts ist so eine Sache. Ja, ist mal schwierig, ne? Also ich kann schlecht sagen, dann bauen wir das Handout mit dem Geheimhinweis auf. Ich meine. Ne? Also ansonsten, klar, das eine oder andere könnte später schon übernehmen, aber so direkt Handouts ist natürlich schwierig. Oder Spielmaterial, was noch kommt. Also Spieler würde ich halt Sachen übernehmen. Sucht euch mal ein Charakterporträt aus. Das ist eine gute Sache. Das können sie dann auch gerne selber malen, wenn sie es können. Sowas, ne? Oder okay, ihr habt jetzt eine Burg, wollt eine Burg bauen, macht mal einen Grundrissplan. Überlegt euch was dazu. Hier sind die Regeln von mir aus. Das kostet so viel, also ihr habt so und so. Ja, oder hier halt, wir hatten ja einmal Kingmaker mit Stadtverwaltung, da durften die das natürlich auch selber verwalten. Wobei das ja, wie gesagt, auch ein Part war, der gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber. Ja, gut, aber das ist jetzt mehr so Charaktererschaffung. Nicht tatsächliches Handout oder Visualisierung bauen. Nee, sagte ich ja. Handout bauen ist halt schlecht, weil Handout liegt meistens in der Zukunft des Spiels und. Ja, und sie ein Regel-Handout bauen zu lassen, da gucken sie dann auch blöd, glaube ich. Also man könnte höchstens sagen, so, ja, mach doch mal aus deinem Zauber ein Zauberbuch, sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber dann, meistens kommt das ja auch von mir als Spieler. Also ich spiele zum Beispiel Magier bei Pathfinder, wenn man halt auch ein Buch auf den Kopierer gelegt und meinen Zauber rauskopiert und ein Buch geklebt. Einfach, dass ich nicht jedes Mal das dicke Buch nachschlagen muss, sondern halt ein kleines Buch habe, wo nur mein Zauber drin ist, dann geht das dann halt dreimal so schnell, als wenn ich da jedes Mal das dicke benutze. Richtig. Genau, das hast du halt bei Warhammer auf Karten, da brauchst du also auch nichts mehr Warhammer. Also, ja, aber muss er vom Spieler kommen, wäre mein Antwort. Na gut, was wir vielleicht noch haben, ist das Grollbuch von Thorgrim. Ja, okay, das ist natürlich ein aktiv mitgeführtes Handout, was man aber andererseits ist es unrealistisch, weil eigentlich müsste ich schon beim dritten sein. Oder anders gesagt, ich kenne noch keine Person, die da nicht drin steht. Die landen da recht schnell drin. Ja. Ja, nee, das ist stimmt. Das ist natürlich ein gutes Beispiel, was man ja auch als Spieler da theoretisch wieder aufgreifen kann, so entweder weil vielleicht schon vorher was reingeschrieben war, oder es war halt so, ja, okay, da ist ja noch ein Groll, könnte ich eigentlich mal wieder aufgreifen. Richtig. Ja, ich könnte mir noch sowas vorstellen, wie Spieler eine Zusammenfassung machen zu lassen oder Tagebuch führen zu lassen, wobei ich das eigentlich grundsätzlich nicht so gut finde. Aber meistens ist das eh nur so eine Pflichtaufgabe, die ungern erledigt wird, viel Zeit kostet und von keinem gelesen wird. Ich musste heute ein Telefonkonferenzprotokoll nach einer VW-Standardvorlage bauen. Ja. Ja, mein... Enthusiasmus hält sich eh nicht in Grenzen. Ja, nee, ich hatte es am Anfang einmal zusammengeschrieben. Ja. Bei VW ist der Terminus dann aber, das wurde eskaliert. Das heißt, da unterhält sich jetzt eine andere Gehaltsklasse drüber. Und da reicht meine Word-Datei mit 5 Punkten und ich habe mir reingeschrieben, was an dem Tag passiert ist, nicht mehr. Sondern da muss dann, wer hat was, wann gesagt und war es ein Beschluss oder eine Entscheidung. Und nachdem ich das in die Vorlage gebaut habe, meinte mein direkter Ansprechpartner, Herr Florian, also ich glaube, das üben wir nochmal. Da habe ich Felder ausgefüllt, die nicht ausgefüllt werden sollten. Und es war nicht ganz erkenntlich, ist die Person denn nun ein echter Mensch oder ist sie ein Externer? Das musste alles daneben schreiben. Also quasi Name und Charakterklasse. Ja, also ich kenne sowas von Pfadfinder-Stammesdings noch. Na gut. Auf jeden Fall ein gutes Protokoll hilft immer. Damit man im halben Jahr auch noch weiß, wer hat man was gesagt. Genau, ich habe aber wieder schon darauf hingewiesen, so ein Mitschnitt ist nicht das Dümmste. Richtig. Und natürlich, was ich beim letzten Mal gemacht habe, oder vorm letzten Mal, fürs letzte Mal, also für das kommende Spiel ist eigentlich. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, was in dieser Episode passiert ist. Und das werde ich nach Möglichkeit künftig gleich mal nach dem Spiel machen. Zumindest, wenn ich Spiel hatte. Aber richtig, das hilft. Das hilft enorm. Und was mir aufgefallen, ich war ja jetzt ein paar Mal Spieler. Ja. Und irgendwie, wenn ich selber Spielleiter war, weiß ich immer viel mehr, was in der Folge passiert ist, als wenn ich selber Spieler war. Ja, das stimmt. Geht mir auch so. Trotzdem auch als Spielleiter habe ich dann habe ich noch mit der anderen Gruppe das Abenteuer gespielt. Und dann, oh, wie war denn das? Hatten die das oder war das doch die andere Gruppe? Dass man dann irgendwelche Details halt über den Monat, den es dann mal dauert oder halt mal zwei, vergessen hat. Gut. Ich überlege, ob ich noch irgendwelche 40k-Handouts hatte, die ich noch nicht umgesetzt habe. Also ich habe noch an so Kleinigkeiten gedacht, wie ein Kompass oder eine Taschenlampe. Wobei, du hattest letztes Mal eine Taschenlampe dabei. Ich warte ja noch, bei Battlestar Galactica Lab habe ich erfahren, da hatten die unter anderem ein 3D-Modell ihres Schiffs gebaut. Darauf warte ich eigentlich noch bei dir drauf. Achso, blaue Knicklicht da hatte ich noch bei. Stimmt. Ich habe letztes Mal auch eine Taschenlampe dabei gehabt, um Nachteinsätze simulieren zu können. Richtig. Okay, war eigentlich nur Zufall, dass ich am Vortag dabei hatte vom Hell over Hammerburg, weil ich nachts im Auto gelesen habe. Da ist ein Kopflampe auf jeden Fall gut. Ja, weil ich wollte die Autobatterie nicht anzapfen und es haben schlechte Bands gespielt. Das heißt, ich konnte lesen. Als Fahrer konnte ich mich auch nicht besaufen, also gib nur lesen. Richtig. Ja, hast du noch eins? Ich glaube... Ansonsten müssen wir nachliefern. Wir haben nämlich von Sender zu Sender auf jeden Fall über eine Stunde über diese vier Punkte gesprochen. Dafür, dass ich eigentlich noch ein zweites Thema theoretisch eingeplant hätte und dass es ja auch noch einen zweiten Teil davon gibt, ist das schon gut. Gute Leistung. Also ich wollte ja noch Mini-News erzählen. Hab jetzt auf Audible das ungekürzte Hörbuch vom fünften Teil von Die Zwerge zu Ende gehört. Und positiv überrascht. Also es ist so, allein das Buch, ich habe es mal im Buchladen gesehen, ist wahnsinnig dick. Und ich glaube, das ungekürzte Hörbuch sind, 24 Stunden? Noch mehr? Es kam mir endlos vor. Und gut, in den letzten 5 Stunden ging es wirklich drunter und drüber. Ja. Und dann war irgendwie auch schon quasi böse besiegt und alles super. Und ich dachte, 1,5 Stunden sind jetzt noch übrig. Und dann wurde man auch richtig auf die Kacke gehauen. Okay. Dann wurden noch mehr Leute getötet. Die 16 Stunden vor diesen 5,5 Stunden waren Ihnen auch gut? Die waren auch gut. Vor allem... In den Zwergenromanen, das war ja immer so klassisch Abenteuerstory. Also im ersten war ja das Klassischste mit, ich mache mir meine Gruppe, die ziehen los, die müssen eine Aufgabe machen, unterwegs sterben Leute und dann zum Schluss, zum Finale geht es dann zum Bösewicht und dann Deus Ex Machina schafft es dann doch irgendjemand, den Bösewicht zu besiegen. Und 2 und 3 waren noch so ähnlich. Im 4. war es zwischendurch auch, dass sie dachten, so, sie ziehen jetzt los, sie machen Sachen. Aber während sie dann quasi losziehen, bestimmte Aufgaben oder Questen zu erfüllen, stellt sich schon heraus, die Queste ist schon gar nicht mehr erfüllbar oder die haben sich gerade alle gegenseitig umgebracht. Das heißt, da wurde das schon torpediert. Ja. Und im 5. war es jetzt so, gut, du hast eine Queste, du hast eine Gruppe, die marschieren los. Und bevor es richtig in Gang kommt, sind schon 2 Leute tot und die Queste ist erfüllt. Also es wurde gezielt, wurde ich auf irgendetwas vorbereitet, wo ich als Fantasy-Romanleser wusste, was kommt. Kurze Frage. Wie lange ist es, die Zwergebrettspiel schon draußen? Und falls es nicht bekannt ist, kann es sein, dass er das immer eine Runde spielt und dann einfach so war das und so. Einfach immer schön mitprotokollieren. Das Zwergebrettspiel ist nämlich das Stichwort. Und zwar, ich habe ganz oft immer, wenn wir gespielt haben mit meiner Freundin und einem befreundeten Paar, dann habe ich immer Tungil gespielt und Tungil muss ja immer mit dem Rad quatschen. Und ich habe dann immer gesagt, ich mache jetzt... Die Regel ist, Jungs, Charakterkarten ziehen zufällig. Ich habe den gezogen. 2 Mal. Jedes Mal. Also, und ich meinte dann, ich muss mit dem Rad quatschen. Und jedes Mal, wenn es irgendwie auf dieses Spiel kommt oder generell, sagt irgendeiner von den Leuten mal, hier, Tuntil muss mit dem Rad quatschen. Ja. So, und im 5. Teil sagt Tuntil dann irgendwann zwischendurch, ich muss den Rat der Königin verlieren. Das ist ein brutaler Lachanfall von mir gewesen. Ja, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, ja, und die ersten 15 Stunden sind halt quasi Politik im geborgenen Land, wo ich zwischendurch an Game of Thrones erinnert war. Ja, cool. Also es sind also nicht so dramatisch, schnell und töten, aber es sind auch, es gab Intrigen in Intrigen, und du wusstest nicht, ob irgendjemand jetzt was nur vorgibt zu tun oder auch einen Hinterplan hatte. Also die Charaktere waren nicht so stumpf. Und die Elfen, die da rumtun sind, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das alles wirklich so zufällig passiert ist oder ob nicht da doch irgendeiner im Hintergrund seine Fäden zieht. Mhm. Das war schon... Gibt es noch einen Sechsenteil anscheinend dann. Also es wurde quasi schon halb angekündigt. Ja. Aber ich war jetzt heute nochmal auf der Seite von hier Markus Heitz. Das für 2016 hat er irgendwie so eine Mini-E-Book-Reihe und irgendwelche 20er, 30er Jahre Detektiv-Stories macht er. Aber es stand halt schon quasi die letzte Story von den Zwergen, ist noch nicht erzählt. Ja, cool. Und es gab irgendwie jetzt noch wieder aktuelle Gerüchte zur Fernsehserie. Ja. Also schon vor 5, 6 Jahren hieß es ja, wir bauen einen Film. Und da war hier diese deutsche Koch-Media-Gruppe oder sowas. Ja, war das... Auch die, meine ich, die das den DSA-Film machen wollten, sollten, könnten, hätten. Ich meine jedenfalls, die waren auch irgendwann mal mit dem Boot. Dann ging es irgendwie, als das Spiel rausgekommen ist, gab es irgendwie Gerüchte, es gibt eine Serie im Sinne von hier The Borgia. Mhm. Und es sollte auch, glaube ich, die Firma sein, die europäische Firma. Jetzt war das letzte, also er hatte jetzt, ich glaube, Februar auf seiner Seite halt veröffentlicht, also die Serie, es geht quasi nicht weiter, aber es ist auch noch nicht tot, sondern da ist irgendwie der Herr, wie heißt er, Dolger, der irgendwie ausführender Produzent bei Game of Thrones ist. Ja. Und auch irgendwie noch ein paar andere im Boot hat. Die deutsche Firma, wo der eine irgendwie Borgia gemacht habe, hat. Ein anderer von der deutschen Firma, der hier gemacht hat, hier Dresden und unsere Väter, unsere Mütter. Ja. Und die sprechen wohl noch miteinander und müssen nur klären, wie das finanziert werden soll. Und dann wird es aber wahrscheinlich nicht das deutsche Game of Thrones, sondern... Eine europäische Version. Das deutsche Xena. Sondern das wird dann eine europäische Version, wird wahrscheinlich in Englisch gedreht. Die Zwerge wurde ja auch, weiß nicht, in 10 Sprachen übersetzt. Das heißt, könnte man international vermarkten. Einziges Problem von die Zwerge ist, es wird weder viel gebumst, noch gibt es viel Nachtdepots und die Dialoge sind nicht unbedingt stark geschrieben. Dafür gibt es ordentlich Geschnetzte. Also man müsste es ein bisschen anpassen. Vorteil ist, Markus Heitz schreibt wesentlich schneller als hier George R. R. Martin. Die Fernsehserie müsste den demnächst bald eingeholt haben, oder? Falsch. Richtig, aber falsch. Man darf nicht vergessen, die dritte und vierte Staffel sind das dritte Buch. Es steht zu vermuten, dass Buch 4 dann auch in 2 Staffeln umgesetzt wird. Wie viele Bücher gibt es denn? 6. Ich meine, er schreibt am 7. jetzt. Am letzten. Wenn ich mich, oder auch nicht. Aber zumindest gibt es noch bis zu Buch 5 auf jeden Fall. Nee, müsste auch Buch 6 geben. Das heißt, da die Bücher immer dicker geworden sind, wird man das jetzt nochmal in 2 Staffeln umsetzen. Das heißt, 5, 6. Und es ist auch wahnsinnig erfolgreich. Jo. Die werden schon aufpassen, dass das nicht so schnell zu Ende ist. Nee, ich denke, die sind froh, wenn sie das komplett durchkriegen, weil die haben ja irgendwann mal gesagt, oder ich habe das Making-of mir angeguckt, da wurde es, glaube ich, gesagt, dass sie total glücklich sind, dass schon 3 Staffeln gelaufen sind und die so gut angekommen sind überhaupt, weil sie wären auch total zufrieden gewesen, hätten sie nur die erste Staffel machen können und das mal diese Welt so zeigen zu können dürfen sollen. Also man merkt aber auch, dass von Staffel zu Staffel immer mehr Geld in die Hand genommen wurde. Also in den ersten 2 war ja, da haben ja keine Schlachten stattgefunden, sondern nur die Leute haben vorher sich drüber unterhalten und sind losgelaufen und am Ende... Das liegt aber auch in den Büchern natürlich. Ja, das ist... Dass man im Buch keine Schlacht findet, was willst du da machen? Dass er nicht so der Schlachtbeschreiber ist. Ja, hätte man bei Salvatore in die Lehre gehen sollen. Gut. Also, vielleicht doch irgendwann mal Fernsehserie. Ja. Und höchstwahrscheinlich, ich denke eigentlich, sie werden 6. Roman machen. Sie haben jetzt wieder eine Ausgangslage. Im Epilog wurde wieder etwas Geheimiges angesprochen. Jo, also klingt gut von der Beschreibung. Würde ich mir durchaus mal anhören. Dann würde ich sagen, wir hören uns in Kürze schon bald wieder, wenn wir irgendwann den zweiten Teil dieses Karnevals besprechen. Richtig. Auf Wiederhören, Schauen und Sehen. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.